Oh, ich habe gesehen, wie wirklich unser Lobpreis zum Thron hochsteigt. Ja, es ist wie ein Wohlgeruch bei Gott. Und er freut sich. Und er freut sich. Ja, er freut sich, wenn du ihn von ganzem Herzen anbetest. Es ist ein Wohlgeruch. Es ist ein Wohlgeruch bei ihm. Mach dein Herz weiter auf. Ja, bet ihn an. Bleib in dieser Haltung. Ich habe noch gesehen, wie Jesus ja auf seinem Thron sitzt und wie die Engel um ihn herum sind. Und jeder von diesen Engeln hatte so eine Schale in der Hand. Und dann ist Jesus aufgestanden und jeder dieser Schalen hat angefangen zu brennen. Es war ein Feuer, das nichts verbrannt hat, aber trotzdem gebrannt hat. Ja, es ist ein verzehrendes Feuer, so hatte ich das. Es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Und in diesem Feuer war alles, da war alles, da war er enthalten. Ja, da war seine Liebe enthalten, da war Heilung enthalten, da war einfach dieser Strom enthalten. Ja, dieser wow, ja, und er hat einfach zu den Engeln gesagt, ja, gießt dieses Feuer aus. Und die Engel kamen zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Und dieses Feuer wurde ausgegossen, über jeden Einzelnen von uns. Und ich habe einfach gerade so im Geist, da ist gerade so eine heilige Atmosphäre, wo wirklich jeder Einzelne getoucht wird jetzt vom Heiligen Geist, ja, mit allem, was er braucht. Also mach einfach dein Herz auf und empfange von diesem Feuer. Empfange von diesem Feuer. Es ist hier. Es ist über dich gerade ausgegossen worden. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Es ist der Heilige Geist, der wirklich dich jetzt dich füllt. Mach dein Herz weit auf. Ich habe einfach noch den Eindruck, sei wie die Frau mit dem Blutfluss. Ja, der Jesus war in der Menge und die Frau hat ihn berührt mit einer Erwartungshaltung. Und bei ihr ist es geflossen, sie wurde sofort geheilt. Hab einfach jetzt die Erwartungshaltung. Hab die Erwartungshaltung. Er will dich jetzt berühren. Ganz tief, wie er dich noch nie berührt hat. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Berühr jeden Einzelnen. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich sehe jetzt auch im Geist, wie jetzt hier in dem Raum wirklich so Wirbelstürme sind vom Heiligen Geist, die gerade von hinten nach vorne gehen und von vorne nach hinten gehen, ja. Und da ist ein Wind vom Heiligen Geist, der jetzt hier weht. Oh, weh. Weh, wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Weh du. Weh du. Oh, weh du. Mehr von dir. Und nimm alles weg, was nicht zu gebrauchen ist. Halleluja. Oh, weh. Weh. Oh, weh. Auch am Livestream. Da ist ein Strom, der wirklich von hier ausgeht, in jedes Wohnzimmer hinein, in jede Küche hinein. Wehe, oh wehe, oh Halleluja, oh Halleluja. Gib dich ganz rein in diesen Strom, der jetzt hier weht. Lass dich einfach reinfallen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Oh, weh. Halleluja. Als Irina gesungen hat, Ströme des lebendigen Wassers, da ist ein, habe ich gesehen, dass ein goldener Strom von der Bühne aus auf den Boden und jeder, der sich öffnet, ja, steigt in diesen Strom hinein, so wie im Meer. Und von unten aus, ja, steigt das Wasser hoch, hoch, hoch, hoch. Halleluja. Ja, und über den Kopf. Und du kannst auch in diesem Wasser atmen und sehen und fühlen und spüren Halleluja. Den Herrn. Und da ist alles drin, ja, Heilung, Befreiung, Erneuerung, Versorgung und Liebe. Von unten nach oben überfüllt. Amen. Amen. Amen. Oh ja. Schwimm einfach in diesem Wasser. Und schwimmen heißt sich einfach fallen lassen. Einfach fallen lassen, ja. Einfach fallen lassen. Wenn du vielleicht noch eine Last hast oder irgendwas, lass es einfach los. Der Strom fließt. Der Strom fließt. Und ich hatte dann noch einen speziellen Eindruck für eine Frau. Du hattest einen Autounfall, der ist schon länger her, mehrere Jahre, aber du hast immer noch Beschwerden, ja, und Einschränkungen davon. Und die Ärzte meinen, du musst einfach damit leben. Wenn dich das betrifft, ja, dann komm einfach kurz nach vorne. Wenn du einen Autounfall hattest, der schon mehrere dich betrifft, das, komm nach vorne. Gott möchte dir heute Heilung schenken. Komm zu mir. Wo hast du denn Beschwerden noch? Im Rücken? Halleluja, Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt berührst. Ja, berühr sie gerade jetzt mit diesem Heilungsstrom. Und ich danke dir, dass du durch solchen Rücken jetzt fließt. Und im Namen Jesus sprechen wir jetzt völlig göttliche Ordnung hinein in diesen Rücken. Vollkommene göttliche Ordnung in Jesu Namen. Und wir sprechen da hinein. Wir nehmen es zurück in der Zeit jetzt vor diesem Autounfall, wo alles vollkommen in Ordnung war. Ja, im Namen Jesus. Vollkommene göttliche Ordnung jetzt in diesen Rücken hinein. Danke, Herr, für diesen Heilungsstrom, der jetzt fließt, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass alles in deine göttliche Ordnung jetzt kommt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Touch, touch, touch sie. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Besser? Freiheit? Freiheit. Halleluja. Und ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für noch mehr Freiheit, Herr. In Jesu Namen. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann hatte ich noch einen Eindruck für einen Mann. So, ja, ich weiß nicht, vom Alter her, plus minus 60. Du hast ein Schreiben bekommen vor kurzem. Was dich so richtig an die Wand geworfen hat, was einfach ja, dich hier umgehauen hätte. Und ja, wenn dich das betrifft, dann kannst du nach vorne kommen. Genau. Ist da jemand? Keine Ahnung, plus minus 60, du hast ein Schreiben bekommen, wo dich einfach an die Wand gehauen hat, wo du gesagt hast, wow, oder nicht wow, sondern eher andersrum. Oder gesagt hast, so geht's nicht weiter. Ist da jemand hier? Halleluja. Überlegst ja noch. Genau, ansonsten vielleicht auch am Livestream. Und dann hatte ich noch eine jüngere Frau und du hast eine Diagnose bekommen vom Arzt. Und ich hatte, ich glaube, es war Krebs, also irgendeine schlimme Krankheit, wo jetzt die Behandlung vielleicht schon läuft oder du gerade das bekommen hast. Wenn dich betrifft, kannst du auch nach vorne kommen. Genau. Also hast eine Diagnose bekommen. Du? Okay. Kommt drauf an. Ich frage jetzt nicht nach dem Alter. Du auch? Okay. Ich glaube dann, ich bete gleich für dich. Ich glaube, dann war es eher für sie der Eindruck. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt touchst. In Jesu Namen. Und ich spreche zu diesem Krebs. Verdorre jetzt im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Weich jetzt und du verdorrst jetzt aus. Du verdorrst jetzt im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. kein Krebs mehr in diesem Körper. In Jesu Namen, weiche, weiche, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass er vollkommen frei ist. In Jesu Namen, danke, Herr, Halleluja, Halleluja. Was war bei dir noch? Halleluja, auch bei dir, in dem Namen Jesus, Krebs hat in diesem Körper nichts zu suchen. Und im Namen Jesus spreche ich auch daran, Krebs verdorre jetzt in dem Namen Jesus. Vollkommene Freiheit jetzt, vollkommene Krebsfreiheit in diesem Körper jetzt. Im Namen Jesus, jetzt. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke Herr, oh danke Herr. Danke Herr, du bist Herr über allem. Nichts ist größer, nichts ist stärker. Du bist der Herr, du bist der Herr. Und du hast alles getragen, durch deine Striemen sind wir geheilt worden. Halleluja, danke Herr. Oh, Halleluja. Oh. Sing es wirklich. Jesus ist Sieger. Und ich mit ihm. Jesus ist Sieger. Und ich mit ihm. Jesus ist Sieger. Ihr mit den Fahnen, kommt mal weiter in die Mitte, kommt mal weiter nach vorne. Ich habe einfach gerade den Eindruck, ihr solltet einfach mal die Fahnen so richtig jetzt schwingen, ja, also so richtig kraftvoll schwingen, weil der Heilige Geist wirkt hier einfach noch, ja. Und ich glaube einfach, dass viele hier noch da sind, die noch was haben, ja. Und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist jetzt touchen möchte. Also geh mal einfach noch mal einen Lobpreis rein und ihr schwingt mal kräftig die Fahnen. Jesus ist Sieger. Und ich mit ihm. Und ich bin ihm. die Felder mit Weizen. Und Jesus ging durch die Felder und kam Wind. Das ist ein Liebeswind. Wind des Heiligen Geistes. Und sie beugten alle zu Jesu Füßen. Und ich habe gesehen in diesem Wind eine Wiederherstellung für die Nationen. Ich habe gesehen, das war so vieles mehr als nur Beugen, als nur Wind. Und ich beugte mich auch. Und dann habe ich mit einem offenen Augen gesehen, seine Füße von mir. Seine Sandalen. Er ist hier. Oh, Halleluja. Er ist hier. Er ist hier. Oh. Sagt wirklich, wirf jede Last ab, wirf jede Last ab, wirf jede Last auf mich, wirf jede Last auf mich. Halleluja, jede Last. Und ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Lass los von den Dingen dieser Welt. Lass los, wirf's auf mich und sei frei. Und sei frei davon. Oh, lasst uns ganz kurz noch. Lasst uns ganz kurz noch. Ich glaube wirklich, er möchte jeden von uns jetzt touchen. Und ich habe, wie Svetlana gesagt hat, er ist hier. Lasst uns ganz kurz in diese Ruhe kurz reingehen und mal einfach mal ganz kurz alles ganz leise, weil er möchte dich touchen. Ich sehe auch noch immer die Ältesten, die ihre Krone ablegen. Die legen ihre Krone über seinen Thron. Die legen alles zu seinen Füßen. In seiner Liebe gibt es keine Angst. Er hat es alles schon gemacht. Alles ist einfach leicht. Und ich sehe noch, wie er rumgeht mit einem weißen Tuch und wie er den Schweiß von unseren Stirn abwischt, von jedem Einzelnen, wo Schweiß war, wo Mühe war, wo Anstrengung war. Er wischt dir den Schweiß ab und er gibt neue Kraft. Das ist neue Kraft. Ich habe auch noch den Eindruck, dass er mit so einem Tablett durch die Reihen geht und da sind ganz viele Speisen drauf, also Essen drauf. Und er gibt jedem von uns Essen. Ja, er versorgt dich. Also im Geistlichen, jetzt ist es das Essen, aber er versorgt dich hier auch, also auf der Welt mit allem, was du brauchst. Na, wenn du noch Nöte hast, Versorgung brauchst, er ist da, er teilt gerade aus. Halleluja. Auch finanzielle Versorgung. Danke, Herr. Und ich sehe noch vom Thron direkt, wie ganz viele Herzen jetzt runterkommen, weil Gott dich einfach so sehr liebt. Da regnet das Herzen gerade. Wow, danke Jesus. Danke Jesus, dass du uns wirklich so sehr liebst, Herr. Danke, Herr, dass wir dir so wichtig sind, Herr. Oh, wir preisen dich und wir loben dich. Halleluja, Halleluja, danke, Herr. Und ich muss noch ganz kurz auch dieser Mann mit den 60 plus minus, der geht mir nicht aus dem Sinn. Und ich glaube, es ist einem Livestream einfach. Und ich bete noch kurz, du hast eine Nachricht bekommen. Und ich danke dir, Herr, dass du begegnest, jetzt, du kennst diese Nachricht, ja, und die ihn einfach umgeworfen hat. Ich glaube, es war ein Schreiben vom Rechtsanwalt. Und ich danke dir, dass du schon den Sieg drüber hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass da Sieg drin ist in dem Namen Jesus. Und das sprechen wir jetzt rein. Und ja, ich danke dir, dass derjenige sehen wird, wie die Situation jetzt switcht und wie er den Sieg haben wird mit Jesus. Und wir sprechen das jetzt rein in Jesu Namen. Und du darfst uns auch gerne an wunder@glorylife.de dann schreiben und da einfach auch nochmal Zeugnis geben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir bleiben jetzt einfach in dieser Haltung, ja. Jesus geht weiter rum und ihr dürft jetzt auf eurem Platz gehen und wir dürfen jetzt das Wort empfangen von unserem Pastor. Danke, Herr. Halleluja, wow. Kommst du mal gerade nach vorne, da ist eine Dame, die hat ein Zeugnis, was sie erlebt hat, hat sie mir gerade gesagt, im Lobpreis, als sie vor ein paar Wochen hier war, im Anschluss daran hat sie was erlebt. Komm mal her, Halleluja. Wie heißt du? Warte mal, Mikrofon. Wie heißt du? Ich heiße Sunanda, ich bin im Dienst und ich bin auch immer noch im christlichen Dienst. Ich habe auch Krebserkrankung bekommen. Ich war für die Da Heilige, ist gerade vorher gebetet worden, ja. Vorher gebetet wurde, ja. Und weltweit Pastor haben mich immer wieder sehr viel gebetet. Und ich, vor 4 Wochen war ich hier, das war am 4. August und am 11. August, Sonntagmorgens, wach ich in mein Gebetszimmer, mein Schlafzimmer auf und ich sah mein ganzes Laminat voll goldener Perlen. Ihr könnt es goldene sehen. Perlen. Goldene Perlen. Lauter goldene Perlen auf dem Boden. Sehr starke Helligkeit. Das war in meinem Schlafzimmer. Ich habe nie sehr starke Begegnung gehabt. Im Jahr 2008 hatte ich eine Nahtoderlebnis. Da habe ich in 8 Stunden war ich in seiner Helligkeit. Und dieses Mal hat weltweit, diese Bilder gingen weltweit. Ich habe viele Pastoren, viele große Gemeinden geschickt. Ich war sehr berührt von seinem Geist. Und wow. Der Herr hat dann Offenbarung 21, der Vers 21, dies 12 Tore waren aus 12 Perlen und jene Perle war ja, aus einziger Perle und die Straße der Stadt war aus voll mit reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Und wenn ihr das seht, das glänzt wie Diamanten. Und was ich danach gemacht habe, es wird viele gemeint, ich bin zum Missionswerk zu meinem Pastor gegangen, Pastor Daniel hat das gesehen. Abends bin ich nach in die Taube Heidelberg, Pastor Martin auch gezeigt. Und alle haben, ja, ich bin sehr überrascht worden. Ich habe diese Appellen, ich war sehr schockiert von seiner Gegenwart und ich habe diese Perlen in einen Schmuck aufgehoben. Man kann immer noch die Perlen zu Hause sehen und ich weiß nicht, wie die Fernsehleute oder Medien vielleicht reagieren. Vielleicht bringst du sie mir mal mit oder das uns mal mit. Das werde ich auch zeigen. Ja, das sie kann mit. Man sich Halleluja. Mal jetzt sehen. Amen. Danke, danke, Jesus. Danke für dein Zeugnis. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, Gott berührt Menschen, das ist der Hammer, so stark und es breitet sich aus. Ich habe heute Morgen habe ich gedacht, als ich mir so die Zeugnisse durchgeschaut habe, die so in den letzten Tagen, 1-2 Wochen, auch gerade während wir im Urlaub waren, gekommen sind, dachte ich, ja, eigentlich ganz viele von diesen Zeugnissen zeigen einfach, wie das Wirken Gottes sich ausbreitet. Ja, zum Beispiel schreibt hier jemand, hier Ausbreitung im Glory House Friedrichshafen, schreiben die Friedrichshafen. Ich weiß nicht, ob sie heute auch da sind. Sind die Friedrichshafener da heute? Nee? Okay, genau. Also die erleben weiter Ausgießung des Heiligen Geistes, schreiben sie in ihrem Glory House Bericht. Wir haben viele Worte der Erkenntnis, die interessanterweise immer Traumata in der Kindheit aufdecken und heilen. Was wir parallel erleben, ist, dass mit der ausgegossenen Liebe auf einen Schlag intensive Beziehungen unter den Teilnehmern entstehen. Halleluja. Das heißt, Liebe Gottes gießt sich aus. Jemand anders schreibt aus Hamburg, Glory Life Hamburg, schreibt hier, am vergangenen Sonntag, den 1.9., haben wir in Hamburg im Intensivnachmittag ein gewaltiges Wirken Gottes erlebt. Während der Anbetung kam eine starke Freude und Freiheit in die Versammlung und der Heilige Geist berührte viele von uns spürbar. Die Liebe des Vaters füllte den Raum. Gottes Reden als Vater war sehr klar hörbar für mich und ich konnte im Geist klar in einige Situationen hineinsehen, wie Gott da gewesen war in Momenten, in denen ich es nicht hatte sehen oder spüren können. Ich fragte den Vater konkret zu einzelnen Situationen, wo ich mich alleine gefühlt hatte und er zeigte mir im Geist, wie er neben mir gestanden hatte und mich liebevoll berührt und mir seine Liebe zugesprochen und gezeigt hatte. Es war ein Ausdruck vollkommener Liebe und Mitgefühl und Wertschätzung vom Vater. Es war so herrlich und ich bin so dankbar. Gott ging durch die Reihen und berührte uns sehr. Es war eine herrliche, kostbare Zeit. Später, also nach dieser Ausgießung im Intensivabend, gingen zwei von uns noch in den Park gegenüber und Gott schenkte ein wundervolles Gespräch mit 2 Jugendlichen, denen ich die Liebe des Vaters weitersagen durfte. Sie waren sehr offen und erfreut und luden im gemeinsamen Gebet am Ende des Gespräches Jesus in ihr Herz ein und gaben ihr Leben Jesus. Preist den Herrn. Ich bin gespannt, was Gott als nächstes tut. Halleluja. Halleluja. Oder zum Beispiel, Svetlana, kannst du schon wieder kurz erzählen, wie Gott einfach im Glory House in Osterburgen gewirkt hat, letzten Dienstag. Du bist ja da, dann kannst du auch ein bisschen erzählen. Du hast einen starken Bericht geschrieben. Also erzähl einfach mal, was ist passiert? Wie habt ihr das erlebt? Schon vor dem Abend ging das ja schon irgendwie los, ne? Genau, wir haben uns... Oder Davi, komm doch mit dazu. Du sitzt ja daneben. Komm mit dazu. Der Mann gehört mit dazu. Halleluja. Amen. Ja, zu Hause haben wir uns vorbereitet für diesen wunderbaren Abend, Glory House. Und wir spürten, das war schon irgendwie anders. Das war, das ist diese, ich habe das wirklich gespürt, diese unverdiente Gunst, seine Liebe, die füllte uns einfach. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, dass während dem Lobpreis die Liebe Gottes, Vaterliebe, sich nennt Papa, Papa-Liebe, sie stieg so, also das war so, das ist so stark. Also du bist voll Oh, und was mir da so stark fehlt, da ist keine Angst da drin. Du hast keine Angst, Fehler zu machen. Das ist alles so fließt, wie er möchte. Das ist alles so leicht, weil er schon alles geplant hat. Mm. Und dann haben wir angefangen, in diesem Strom zu dienen. Einfach gefragt, wer möchte diesen Strom erleben? Und da war die erste eine Frau, die wirklich sich so... Sie hatte so eine chronische Erschöpfung. Mhm. Ja, und der Herr hat sie so stark... Chronik-Fatigue-Syndrom, oder? Ja, ich weiß nicht, das ist so ein starkes, schwerer Name. Genau. Und ja, der Herr hat sie so stark berührt, dass sie 2,5 Stunden einfach auf dem Boden, die ganze... 2,5 Stunden lag sie nur auf dem Boden. Okay. Ja, und sie versuchte, sie sagte, das war so eine Schwere, so ein Gewicht. Sie versuchte, sich aufzustehen, konnte nicht. Mhm. Das war so eine Elektrizität im ganzen Körper. Sie lag einfach und hat verstanden, sie muss liegen bleiben. Mhm. Genau. Sie war einfach erfüllt. Gott hat ihr zu verstehen gegeben, Liebe. Sie muss liegen bleiben. Ja, es geht. Und dann, ja, weil sie wollte etwas tun, was nicht Gott geplant hat. Sie sollte liegen und seine Liebe fließen lassen. Ja, genau. Und dann hat der Herr weitergesprochen und die weiter seine Liebe verbreitet hat. Und sofort, selbst die Glory House Teilnehmer haben angefangen, die Visionen zu sehen. Da hat eine Frau gesehen, wir waren so wie Fäden. Ja. Fäden gewebt zu einem wunderbaren Teppich. Zusammengewebt. Ja, das war die Liebe, die uns zusammen und macht so ein wunderbares Muster. Mhm. Halleluja. Und der andere hat gesehen, so ein Schlüssel, ein großer Schlüssel, der durch unser Zimmer, also durch Wohnzimmer durch. Und das ist dieser Schlüssel, die Liebe Gottes. Halleluja. Mhm. Da waren auch die Heilungen, die Befreiungen, haben wir auch neue gehabt. Der Herr wusste ganz genau, was in ihren Herzen vorgeht. Er hat auch sie geheilt, innerlich geheilt. Also in diesem jemand wurde von Schulterschmerzen geheilt, hast du geschrieben, oder eine Schulter geheilt. Die Heilung kam auch körperliche. Mm. Ja. Halleluja. Ja. Preist den Herrn. Stark. Und was, erzähl nochmal, weil du hast dann nochmal ein Zeugnis geschrieben, was ist mit der Frau dann, wie ist dann mit der Frau weitergegangen, die dieses chronische Fatigue-Syndrom hatte? Dann ist sie doch aufgestanden und konnte aber nicht so viel sprechen. Sie war so voll. Ist sie dann nach Hause gegangen und dann hat sie geschrieben, ich möchte noch mehr. Mm. Ich möchte noch mehr. Und dann haben wir sie einfach mitgenommen von Osterburken letzten Sonntag und sie wurde noch mehr erfüllt. Und das war eigentlich schon ein Wunder, dass sie überhaupt mitkommen konnte. Genau, ne? Richtig, genau. Weil das ist ja chronische Erschöpfung für sie. So früh aufzustehen, sie brauchte immer so viele Stunden, bis sie sich vorbereitet hat. Ne? Aber dann sind wir um 8 Uhr schon losgefahren, war sie komplett bereit, sie strahlte. Hm. Ja, und hat diese Erwartung in ihrem Herzen. Und sie wollte schon lange, dass es die Freude immer bleibt. Das ist, in Augen sieht man die Freude, weißt? Das ist nicht nur so, du hast was erlebt und es ist weg, ja? Mhm. Aber das war die Freude, die in ihren Augen. Mhm. Ja, und nach dem Gottesdienst hat sie wieder die Liebe Gottes letzten Sonntag gekriegt, ja? Und dann hat jemand gesagt, du strahlst so, das ist die Freude. Sie ist dann auf die Toilette gegangen und im Spiegel geschaut und sagte, tatsächlich, dann kamst du sofort zu mir und sagte, schau mir in die Augen, siehst du da was? Sagte, du strahlst. Genau, hat sie gesagt. Weil für sie ist das wirklich ein Zeugnis. Ja. Das ist wirklich sehr schwer. Das heißt, sie hat wirklich erlebt, dass sie von diesem chronisch Fatigue-Syndrom, das hat sich gehoben, oder? Ja. Kann man ja, so sagen? Ja. Das ist jetzt also, wie lange jetzt her? 1,5 Wochen oder ein bisschen mehr als 1,5 Wochen? Ja. Und hat sich weiter fortgesetzt, oder? Sie hat, glaube ich, seit 5 oder 6 Jahren das Ganze hatte sie das gehabt, ja. Ja. Und jetzt seit 1,5 Wochen ist sie befreit, oder? Kann man das so sagen? Also, ja, das ist besser und besser und noch mehr und mehr und mehr, bis sie komplett wieder zurück ins Leben kann. Ja. Das ist das, weil die Krankheit hat sie aus dem normalen Leben rausgerissen hat. Mhm. Ja. Amen. Halleluja. Die Liebe Gottes macht es. Danke euch, ihr Lieben. David, wolltest du auch noch was sagen? Na, alles gut. Okay. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, jemand aus der Schweiz, Gloria Hosleitin aus der Schweiz, schrieb, sie war am 20. August, sie schreibt hier, Betreff Emerland-Ausgießung, Dienstag, 20. August. Übrigens ist bei manchen von euch aufgefallen, wenn man jetzt in die Seestraße oben reinfährt hier, hängt ein großes Banner über der Straße, wo dran steht Emerländer Herbst. Interessant, ja? Es ist zwar eine Initiative von den Geschäftsleuten hier aus dem Gebiet, aber trotzdem ist interessant, fand ich interessant. Emerländer Herbst, habe ich noch nie gesehen. Halleluja, preis den Herrn. Und sie schreibt, wir hatten ja da in dem Gottesdienst hatten wir dieses Wort gehabt, Psalm 92, Vers 11, wo es heißt, du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und mich mit Ehre und Freude überschüttet. Oder andere Übersetzung sagt, aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Und das hat sie tatsächlich erlebt. Sie sagt hier in der Anbetungszeit, sie waren aus der Schweiz hierher gefahren, und sie schreibt hier, in der Anbetungszeit sah ich zuerst einen Wildstierkopf. Ja, also das war offensichtlich dieses Wort. Danach bin ich auf der Wellenkante im weißen Schaumbereich gekrault, was in Wirklichkeit nicht möglich ist, dort zu kraulen. Sah mich auch noch auf der schneeweißen Wolke als Königin mit dem Zepter in der vordersten Reihe. Ich hatte den Eindruck, auf den Boden zu liegen. Dort am Boden lachte und weinte ich. Sah dann unter der Schwelle durch, da ging es um diese Schwelle, durch die wir in die Herrlichkeit Gottes ins Allerheiligste schauen, sah dann unter der Schwelle durch und die Tür öffnete sich. Ein Treppengang nach oben und rechts mit Goldregen war zu sehen. Ich ging nach oben. Dort war eine schwarze Decke, die von jemandem weggerollt wurde. Danach war nur noch Licht, Leichtigkeit und Liebe. Später, als du nochmals für mich gebetet hast, nach der Predigt, kam es wie ein Blitz in mich. Ich fiel auf den Stuhl, saß ja dann auf dem Stuhl mit Feuer in den Händen und Füßen. Komplett schwere Salbung war auf mir wie angenagelt. Ja, das erleben manche, ne? Wie da 2,5 Stunden auf dem Boden liegen, kann man nicht mehr aufstehen. Ja? Gott bedeutet, bleib liegen oder in dem Fall bleib sitzen. Komplett schwere Salbung auf mir wie angenagelt. In diesem Moment sah ich mich mit Jesus vor dem gläsernen Meer auf Strandstühlen auf schneeweißem Sand. Schwamm mit Delfinen und Walen in glasklarem Wasser, in dem man atmen kann. Wie im Wasser mit ihnen tanzen, wunderbar befreiend. Dieser Zustand der Schwere im Geist, also die Schwere, das Gewicht der Herrlichkeit. Ja, sag mal, das Gewicht der Herrlichkeit. Spürst du das Gewicht der Herrlichkeit, das auch heute Morgen hier ist? Sie schreibt, es war für sie wie im Traum und es hielt bis Mittwoch auf der Heimfahrt an. Ja, alles seelisch Schwierige, also seither, schreibt sie jetzt, ist wie abgewaschen. Vergebenes geheilt, seelisch leicht. Bin gespannt auf unser nächstes Glory House, was Gott dort wirkt und wie die Salbung weiterfließt zu den Menschen. Dafür habe ich sie ja bekommen. Die Bibelstelle vom Psalm 91, 11 passte perfekt zu meinen Bildern. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Gott berührt überall Menschen. Wer von euch ist in den letzten Wochen in dieser Ausgießung berührt worden bereits vom Heiligen Geist? Hat irgendwas erlebt? Wow. So viele. Ihr müsst uns euer Zeugnis schreiben, was ihr erlebt habt. Ihr müsst uns mitteilen, was passiert ist. Ich habe noch einige andere Sachen, die ich jetzt aber nicht vorlese, sonst wird es einfach zu viel. Aber es ist einfach stark, wie das Wirken Gottes sich ausbreitet in der Schweiz, in Osterburgen, in Hamburg, wo auch immer, ganz unterschiedlichen Orten. Sie hat es weiter verbreitet an verschiedenen Pastoren überall in der Welt. Also das Wirken Gottes breitet sich aus. Und ihr Lieben, ich möchte heute Morgen ein bisschen sprechen über diesen Strom Gottes, ich möchte ein bisschen weitersprechen und ich möchte heute in eine andere Bibelstelle mit euch reingehen, die wir bisher nur am Rand mal getoucht haben. Wir waren bisher stark in Offenbarung 22 mit dem Strom, aber heute Morgen möchte ich weitergehen mit euch und zwar in Hesekiel Kapitel 47. Wie viele von euch wissen, was da steht? Manche, okay, Halleluja. Preist den Herrn. Da sieht der Prophet Hesekiel und er sagt, er spricht von einem Engel, ein Engel ist da, er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Das Haus, was ist das Haus? Tempel, der Tempel. Also damals im Alten Bund der Ort, in dem sich das Allerheiligste befand. Ja. Im Neuen Bund ist es der Thron Gottes, von dem der Strom ausgeht, wie wir gesehen haben in Offenbarung 22. Er sieht hier, wie dieser Strom Gottes ausgeht vom Haus Gottes, vom Tempel damals im Alten Bund. Vers 2, er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen, das sind übrigens etwa 520 Meter, nach damaligem Maß einer Elle, 520 Meter, und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß nochmal 1000 Ellen oder 520 Meter und er ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß nochmal 1000 Ellen und er ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Halleluja. Hesekiel war jetzt über 2 Kilometer mit dem Engel gegangen. Bist du dir dessen bewusst? Halleluja. Das gibt dir ein klein wenig eine Vorstellung davon, wie breit der Strom Gottes tatsächlich ist. Wenn allein der Einstieg in den Strom, bis es so tief wird, ja, ich meine, wenn du normalerweise an einem Strand läufst, wenn es ganz schlecht kommt, musst du vielleicht 200 Meter laufen oder 300 Meter laufen, bis du tatsächlich in Wasser kommst, wo du nicht mehr stehen kannst. Hier waren es über 2 Kilometer, die er laufen musste. Also kannst du davon ausgehen, wie groß der, oder kannst du dir vorstellen, wie groß der Strom gewesen sein muss, bis es Wasser zum Schwimmen war. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Halleluja. Mit anderen Worten, der Engel führte Hesekiel, den Propheten. Hesekiel war ein Prophet. Und Propheten sind, gerade im Alten Bund, sind oft dazu gebraucht worden von Gott, um Vorschatten für uns als neutestamentliche Gläubige zu geben. Ja? Das heißt, was die Propheten im Alten Bund eben entweder in einer Vision oder manche auch im Natürlichen erlebt haben. Es gibt ja einige, die natürliche Zeichenhandlungen gemacht haben, Hosea oder Jeremia und so weiter, Hesekiel übrigens auch an verschiedenen Stellen. Andere Dinge haben sie in Visionen gesehen, aber diese Dinge sind wie Vorschatten auf das, was Gott bei uns, in uns, im Geist tun möchte, im neuen Bund. Amen. Und in diesem Text, sozusagen geistlich verborgen, findest du diesen Ruf und findest du diese Einladung Gottes, tiefer in den Strom zu gehen. Sag mal zu deinen Nachbarn, tiefer in den Strom. Es ist die Einladung, tiefer in den Strom zu gehen. Es ist die Einladung, dich nicht zufrieden zu geben mit Wasser bis an die Knöchel. Es ist die Einladung, dich nicht zufrieden zu geben mit Wasser bis an die Knie. Es ist die Einladung, dich nicht zufrieden zu geben mit Wasser bis an die Hüften, sondern es ist die Einladung, mit Gott in die Tiefen des Stromes hineinzugehen, da, wo du nicht mehr stehen kannst, da, wo du nur noch schwimmen kannst. Amen. Halleluja. Und dieser Strom, von dem Hesekiel spricht, ist der gleiche Strom, den der Prophet Johannes gesehen hat in der Offenbarung. Und da hatten wir es schon ein paar Mal davon in den letzten Wochen. Offenbarung 22, Vers 1 bis 2. Ich lese es mal aus der Neues Leben Übersetzung. Da heißt es, und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Sag mal, zur Heilung der Völker. Halleluja, zur Heilung der Völker. Und genau das sehen wir in Hesekiel 47, wenn wir weiterlesen, dann beschreibt er das sehr ausführlich, Vers 7, da heißt es, und er sprach zu mir, beziehungsweise als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses, Vers 7, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und das sind die gleichen Bäume, die Johannes gesehen hat mit den Blättern zur Heilung, das sieht man nachher unten in Vers 12, da beschreibt er das auch nochmal tatsächlich, dass die Blätter dieser Bäume als Heilmittel dienen, das sieht Hesekiel auch, ja, diese Bäume auf der Seite, auf den Seiten des Stromes. Und dann heißt es, und er sprach zu mir, Vers 8, und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Er spricht hier offensichtlich vom Toten Meer. Da hatten die Israeliten ganz klar das Tote Meer vor sich, weil es wird gleich deutlich, dass dieses Meer tot ist, weil es nämlich kein Leben drin gibt, weil es zu viel Salz in diesem Meer gibt. Und das kann nur das Tote Meer sein, weil im Mittelmeer, das habe ich jetzt wieder gesehen, als wir in Korsika waren, da gibt es durchaus Leben. Amen. Ich habe geschnorchelt und ich habe einiges Leben gesehen. Halleluja. Interessante Fische. Preist den Herrn. Aber im Toten Meer gibt's die nicht, weil der Salzgehalt so hoch ist. Und hier ist die Rede von diesem Toten Meer. Und er sagt, es fließt in das salzige Wasser, es fließt in die Ebene hinab, gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Halleluja, sag mal gesund. Und Vers 9, es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Amen. Mit anderen Worten, dieser Strom, der jetzt vom Thron Gottes aus fließt, und ich sag dir was, der fließt seit 2000 Jahren vom Thron Gottes aus. Aber jetzt in dieser Zeit, wie auch immer, warum auch immer, aber Gott macht uns einfach diesen Strom bewusst und er lädt uns ein, wirklich ganz bewusst in diesen Strom hineinzuspringen und uns ganz bewusst in die Tiefen dieses Stromes hineinzubegeben, da wo Wasser ist, nur noch zum Schwimmen, wo uns dieses Wasser überspült, wo dieses Wasser uns nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt unseres Körpers geht, sondern wo wir nicht mehr anders können, als uns dem Strom zu überlassen und zu schwimmen. Halleluja. Wenn du noch nicht Schwimmer bist, dann ist Zeit, dass du schwimmen lernst. Halleluja. Ich rufe das prophetisch aus über dir. Es ist Zeit, schwimmen zu lernen. Amen. Es ist, sag mal zu deinem Nachbarn, es ist Zeit, schwimmen zu lernen. Halleluja. Halleluja. Und wo immer dieser Strom hinfließt, sagt uns Hesekiel, wo immer dieser Strom hinfließt, kommt Leben hin, wo vorher tot war. Amen. Mit anderen Worten, dieser Strom berührt alle die Orte in dir und in mir und in den Menschen um uns herum, die zuvor tot waren. Und das können auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Zuallererst bringt dieser Strom geistliches Leben, wo vorher geistlicher Tod war. Wie von euch wissen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht mit Gott unterwegs sind im Strom Gottes, dass sie geistlich tot sind. Amen. Epheser 2, Vers 1. Paulus sagt es. Er sagt hier, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Amen. Mit anderen Worten, wir waren tot. Wir waren alle tot. Egal, ob du jetzt schlimme Sünden begangen hast oder nicht so schlimme Sünden. Ja, der Thierry war zum Beispiel Zuhälter und Gott hat ihn gerufen. Halleluja. Das würden jetzt manche sagen, es waren eher die schlimmen Sünden. Ja. Andere waren harmloser unterwegs im Natürlichen. Und trotzdem waren wir alle genauso geistlich tot. Amen. Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, was geschieht, wenn dieser Strom Gottes in das Leben von Menschen fließt? Es geschieht ein geistliches Aufwecken. Da ist schon jemand aufgeweckt worden. Halleluja. Amen. Es geschieht ein geistliches Aufwecken. Und das gilt übrigens nicht nur für Leute, die komplett tot sind, sondern es gilt auch für Leute, die eingeschlafen waren. Amen. Es gilt auch für Leute, die irgendwie so ein bisschen mitgeschwommen sind, aber immer schläfriger geworden sind im Lauf der Zeit. Und Gott bringt jetzt seinen Strom und er bringt diesen Weckruf und er bringt dieses frische Leben und plötzlich macht er dich wach. Er macht dich wach zu der Realität. Hey, Gott ist real. Jesus lebt. Halleluja. Und er ist gut und er hat nur Gutes für mich. Er ist auferstanden. Halleluja. Oh, Halleluja. Weißt du, er macht dich wach zu dieser Realität. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen, vielleicht schon als kleines Baby besprengelt worden in der Kirche oder wie auch immer, bist christlich aufgewachsen und du hast es tausendmal gehört, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich sag dir, wenn dieser Strom dein Leben berührt, dann wird es zu einer Realität für dich. Und weißt du, das ist das, was Gott tut. Wenn wir von diesen Visionen hören, die Menschen zum Beispiel haben. Manche sagen, ja, es ist so viele Leute haben so Visionen, das ist ja komisch. Und die einen sehen Schaumkronen und die anderen einen Wildstierkopf und die dritten. Was ist das? Ich sag dir, was es ist. Es ist Die geistliche Welt wird real für uns. Es ist, das Evangelium wird real für uns. Jesus wird real für uns. Der Vater wird real für uns. Der Strom, der vom Thron ausgeht, wird real für uns. Da ist ein geistliches Aufwecken. Du kannst nicht mehr geistlich tot bleiben, wenn du von diesem Strom berührt bist. Das ist eine Überführung auch in diesem Strom. Eine Überführung, hey, ohne Gott ist alles sinnlos. Ohne Gott ist dieses Leben sinnlos. Weißt du, du kannst alles Mögliche erreichen in diesem Leben. Du kannst alles Mögliche haben. Jetzt im Urlaub haben wir uns mit jemandem unterhalten. Ja, sie sagte, ja, ich habe gar nicht gesagt, wie viele Häuser sie hat, aber an verschiedenen Orten. Ein wunderschönes Haus hat sie auf Korsika mit Pool und Meerblick und so weiter. Und sie chattet immer herum. Sie ist schon über 80. Überall in der ganzen Welt hat sie alle möglichen Häuser. Und dann sagt sie irgendwann so und sagt sie, ja, zu wenig haben ist ja auch nicht so gut, aber zu viel haben ist auch eine Last, hat sie gesagt. Da habe ich gedacht, wie ist denn die Leute nicht zufrieden? Amen. Wunderschönes Haus auf Korsika, aber ist doch wieder nur eine Last. Was mache ich damit? Gärtner, Steuern zahlen, alles Mögliche. Ja. Das ist, der Punkt ist der, also egal was du hast in dieser Welt, egal was du erreichst in dieser Welt, ohne Gott, ohne das Leben Gottes, ohne dass dieser Strom vom Thron dich berührt, ist alles hohl, ist alles sinnlos, ist alles tot. Da ist Leben im Strom. Da ist Leben in Jesus, da ist Leben im Vater, da ist Leben in seiner Liebe. Halleluja! Ihr Lieben, deswegen bete ich jeden Tag und sage, Vater, lass den Strom nicht aufhören zu fließen. Weil da ist Leben im Strom. Weißt du, auch mich rüttelt er immer wieder neu auf. Weißt du, jeden Tag neu musst du wieder aufgerüttelt werden. Jeden Tag neu musst du wieder erweckt werden zur Realität dessen, was Sache ist. Jeden Tag musst du wieder aufgerüttelt werden, wow, was es heißt, errettet zu sein und was es heißt, verloren zu sein. Amen. Was es heißt, dass Menschen auf dem Weg in die ewige Hölle gehen, egal wie viel sie haben. Und wenn sie die ganze Welt gewonnen haben, aber sie gehen in Richtung der Hölle und unbewusst spüren sie es. Aber ihr Lieben, es ist jetzt die Zeit, wo es ihnen Gott bewusst macht. Es ist jetzt die Zeit, was der Strom Gottes möchte Menschen um dich herum. Der Strom Gottes möchte Menschen in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz berühren. Und er möchte sie aufwecken. Amen. Und zuerst weckt er dich auf. Amen. Halleluja. Frag mal deinen Nachbarn, bist du schon wach heute Morgen? Halleluja. Wow. Hey, ja. Hey, ja, ja, ja. Oh, ja, ich kann Leben spüren hier im Raum. Da ist Leben. Halleluja, da ist Leben. Amen. Oh, woo, da ist Leben hier. Woo, Jesus. Halleluja, da ist Leben. Amen, da ist geistliches Leben. Weil Gott rüttelt uns wach in dieser Zeit. Halleluja, ich sage euch was, es ist Gott, der es tut. Es ist souverän. Es ist nicht ein Mensch, es geht nicht um einen Menschen, sondern es ist Gott, der es tut. Wir waren jetzt 2 Wochen nicht hier im Gottesdienst, aber ich sag dir, wir waren 2 Wochen nicht da, aber hier heute Morgen, ich spüre so ein Leben, wie wenn ich die ganzen letzten 2 Wochen hier gewesen wäre. Es ist gar nicht von mir abhängig. Amen. Halleluja, natürlich haben wir so starke Leute wie Christian oder Andreas oder so, die dann übernehmen, wenn wir nicht da sind. Aber ich sag dir was, es liegt nicht an einem Menschen, es ist nicht ein Strom, weißt du, es ist auch nicht ein Glory Life Strom, weißt du, den Glory Life für sich gepachtet hat oder irgendwas, sondern es ist ein Strom, den Gott jetzt freisetzt für den ganzen Leib Christi zuerst und dann für die Menschen in der Welt. Halleluja. Also und Wir sagen es ja auch immer wieder, weißt du, wenn du aus einer anderen Gemeinde bist und du hörst von diesem Strom und du sagst, ja, kann ich da auch reinspringen, dann sage ich dir, ja, es ist nicht ein Glory-Life-Strom, sondern du kannst kommen, du kannst trinken, wir wollen dich nicht aus deiner Gemeinde abziehen oder dich irgendwie für unsere Organisation gewinnen, wir haben eh keine große Organisation, aber, also wir sind schon organisiert ein bisschen, aber ja, verstehst du? Weil es ist nicht ein Strom, der an bestimmten Menschen hängt, sondern ich glaube von ganzem Herzen, Gott hat sich in dieser Zeit entschieden, seinen Strom freizusetzen und fließen zu lassen in die Herzen von Menschen. Und er weckt Menschen auf und er sagt ihnen, ja, es ist real. Und sie werden wach dazu und dafür und dadurch werden sie hungrig und sagen, jawohl, ich komme, ich habe den Ruf gehört. Wer es hört, der komme herzu, er trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Amen. Wer da Durst hat. Halleluja. Wer da Durst hat. Hast du Durst heute Morgen? Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Und dieser Strom fließt, egal, weißt du, völlig egal, ob du eine starke Predigt hörst oder einfach nur im Lobpreis bist oder ob dir einfach irgendjemand, den du vielleicht gar nicht kennst, die Hände auflegst, es ist der dir die Hände auflegt, es ist der gleiche Strom. Amen. Es ist dieser Strom, der ausgeht vom Thron. Sag mal, der Strom fließt vom Thron im Sohn. Halleluja. Weißt du, das ist wichtig. Das Erste, um in den Strom hineinzuspringen, was einfach wichtig ist, dass du dir bewusst machst, hey, der Strom ist da. Es ist eine Realität. Es ist nicht nur eine Geschichte. Oh, Hesekiel vor 2600 Jahren oder wie viel hat damals diesen Strom gesehen oder Johannes vor 2000 Jahren hat diesen Strom gesehen, sondern dieser Strom fließt immer noch und er ist real und er ist da und überall, wohin er hinkommt, kommt Leben hin. Geistlich, auch seelisch. Das ist das Zweite. Seelisch, deine Seele wird berührt. Amen. Der Strom bringt Gesundheit in die Seele von Menschen. Der Strom nimmt das Gift von Ängsten raus aus der Seele. Sagt ihr, Ängste sind Gift. Das sagen dir sogar Ärzte, weißt du? Krebs oder andere chronische Krankheiten, MS oder so, kommen häufig durch Traumata, durch Ängste, nicht immer, aber häufig sind es solche Dinge, einfach Dinge in der Seele, die einfach Dinge auch in deinem Körper nachher chronisch machen. Weil die Seele ist krank, wenn sie in Ängsten lebt. Die Seele ist krank, wenn sie in Zwängen lebt. Die Seele ist krank, wenn da Traumata in der Seele sind, die nicht weggenommen sind. Und eben natürlich, weißt du, Psychologen werden dir das sagen, wenn du als Kind zum Beispiel missbraucht worden bist von deinem Onkel oder von wem auch immer, dann sagen dir Psychologen, oh, damit wirst du dein Leben lang zu tun haben, das wird dich immer verfolgen, es wird dich immer begleiten. Und das mag die natürliche Diagnose sein, aber ich sag dir etwas, wenn der Strom Gottes kommt, dann kommt Leben dahin, wo vorher tot war. Und es ist vollkommen egal, was irgendjemand sagt oder irgendjemand meint. Der Strom Gottes setzt dich frei von deinen Traumata. Der Strom Gottes setzt dich frei von deinen Ängsten. Der Strom Gottes setzt dich frei von deinen Zwängen. Der Strom Gottes setzt dich frei von all dem, was deine Seele krank gemacht hat und von all dem, was in deiner Seele tot war. Amen. Also chronisches Fatigue-Syndrom, wer hat uns gerade davon? Das hat sicher mit Sicherheit immer auch eine seelische Komponente. Weißt du? Und Gott will jetzt in dieser Zeit, er will Leben hineinbringen in deine Gefühle. Göttliches Leben. Er will Leben hineinbringen in deine Gedanken. Göttliche Ordnung. Amen. Göttliche Ordnung. Das Leben bringt göttliche Ordnung in deine Gedanken. Plötzlich weißt du wieder, wo hinten und wo vorne ist. Wo oben und unten ist. Viele Menschen in unserer Zeit heutzutage wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Die wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist, weil sie mit allem Möglichen bombardiert werden. In den Medien wird dir X für ein U teilweise vorgemacht. Wird gesagt, ja, das musst du jetzt so nennen, das darfst du jetzt nicht mehr so nennen, obwohl du offensichtlich siehst, na, das ist doch aber so. Und dann sagen sie, verwirrt. Amen. Verwirrt. Aber ich sag dir, der Strom Gottes bringt Leben und damit Klarheit und damit Ordnung in deine Gedanken. Halleluja. Gesunde Gedanken, gesunde Gefühle, gesundes Wollen, gesunde Wünsche. Weißt du, die Wünsche werden in die richtige Richtung gelenkt. Gesunde Wünsche. Halleluja. Wir jetzt heute nicht, das wäre eine eigene Predigt für sich. Was sind gesunde Wünsche? Ja? Das wäre jetzt eine eigene Predigt, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Halleluja. Aber weißt du, wo immer deine Seele tot, schräg, komisch, wie auch immer war, wo du vielleicht selber mit dir nicht klargekommen bist und sagst, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Der Strom Gottes bringt Gesundheit. Amen. Der Strom Gottes bringt Gesundheit. Ich gehe weiter. Der Strom Gottes bringt Gesundheit in tote Beziehungen. Das ist die nächste Konsequenz. Wenn Gefühle gesund werden, kommt Leben, zum Beispiel in Ehen. Amen. Neue Liebe, neues Feuer, neue, einfach Gesundheit, so wie es sein soll. Amen. Ist eigentlich nicht so schwer, verstehst du? Gott hat Mann und Frau geschaffen, sodass sie zueinander passen. Wusstest du das? Vielleicht hast du zwischendurch dran gezweifelt in deiner Ehe, ob es Gott wirklich richtig gemacht hat, aber er sagt dir, Gott hat es richtig gemacht. Amen. Und wenn der Strom Gottes kommt, dann kommt Gesundheit in deine Beziehungen, dann kommt Gesundheit in deine Ehen, dann kommt Gesundheit in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern und Eltern. Malachi 3, Vers 23, ja, bevor der Tag des Herrn kommt, wird Gott den Geist des Elia schicken. Und was wird er tun? Der Geist des Elia, das ist ein Teil des Geistes von Jesus, ein Teil des Heiligen Geistes. Was wird er tun? Er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern kehren. Mit anderen Worten, der Kinder zu den Eltern und der Eltern zu den Kindern. Da kommt Gesundheit hinein in Familienbeziehungen. Da kommt Gesundheit hinein in Eltern-Kind-Beziehungen. Da kommt Gesundheit hinein in Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern und Schülern und Lehrern. Weil das ist auch eine Art von Vater und Kindschaft sozusagen, nur auf einer anderen Ebene, ja, oder zwischen Angestellten und Chefs oder zwischen Regierenden und Regierten, überall, weißt du, kommt göttliche Gesundheit. Wenn der Strom kommt, kann nichts Krankes übrig bleiben. Amen, weil das Wort sagt, wo immer er hingeht, wo immer der Fluss hinkommt, alles, was da wimmelt, wird leben. Halleluja, es wird leben. Neue Beziehungen, alles wird leben. Halleluja, alles wird leben. Weißt du, Beziehungen, Seele, Geist, deine Umstände, göttliche Ordnung in deine Umstände. Halleluja. Weißt du, wie von euch hatten mit Umständen zu tun in letzter Zeit, wo du gesagt hast, oh, ich habe alles Mögliche versucht, aber irgendwie habe ich es nicht zu einer Lösung gebracht. Ich habe alles versucht, aber ich habe es nicht zu einer Lösung gebracht. Und du weißt nicht, wie es gehen soll. Wie von euch haben das in letzter Zeit erlebt? Doch einige. Wow. Okay. Weißt du, versuch's mal mit dem Strom. Versuch's mal mit dem Strom. Halleluja. Wie kommst du in diesen Strom? Wie kommst du in diesen Strom, der Heilung bringt? Die erste Antwort ist ganz einfach. Loslassen. Ganz einfach, manche sagen, oh, das ist das Allerschwerste. Ja, für deine Seele ist manchmal das Allerschwerste, aber das ist tatsächlich die Sache. Ja, du musst loslassen. Um in das Wasser hineinzukommen, das zum Schwimmen ist, musst du loslassen. Du musst abspringen von dem Punkt, wo du noch stehen konntest. Amen. Fühlt sich sicher an. Ja, das Wasser, schön, oh, schön, das Wasser, sicher. Aber irgendwann musst du den Punkt nehmen, wo du sagst, okay, ich springe ab und ich gehe ins Tiefere, wo ich nicht mehr stehen kann. Das heißt, ich lasse los von meinen eigenen Vorstellungen, von meiner eigenen Kontrolle, von dem, oh, ich weiß, wie es geht. Es ist eine Krankheit unter Christen. So viele Christen wissen immer, wie es geht. Ich sagte, je mehr ich in den Strom reinkomme, umso mehr weiß ich, dass ich nicht weiß, wie es geht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Das Einzige, was ich weiß, ich überlasse mich dem Strom Gottes und sage, Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle. Was immer du tun möchtest, tu es. Aber das Fleisch hält manchmal gerne in der Eigenkontrolle fest. Und will gern schnell wieder die Oberhand gewinnen. Will sagen, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt weiß ich das. Oh ja, super, jetzt habe ich das erlebt. Jetzt kann ich das so einsortieren. Und jetzt kann ich da wieder eine neue Theologie draus machen und kann jetzt hier wieder... Also der Strom wird in dem Moment, ich sage nicht, dass der Strom fließt immer, aber in deinem Leben wird der Strom, ich sag mal, seichter in dem Moment oder in dem Maße, wie du die Eigenkontrolle wieder gewinnst. Und das passiert oft unbewusst. Und ich glaube, dass Gott in diesem Strom uns ganz stark von dieser Eigenkontrolle befreit. Viel hat auch mit Stolz zu tun, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Fühlt sich auch gut an, wenn man alles im Griff hat. Ja. Kann schon noch was bauen hier. 40 Jahre Erfahrung. Ne. Ja, ja. Verstehst du, fühlt sich gut an. Der Stolz fühlt sich gebauchpinselt, wenn er was beurteilen kann. Aber wie von euch wussten, dass Kritik nicht die Gabe der Unterscheidung ist? Also manche Leute kommen hier in die Gottesdienste, in die Ausgießungsgottesdienste und dann schauen sie sich so an und dann sagen sie hinterher, von jemandem habe ich zum Beispiel gehört, sagen sie, ja, aber wenn jetzt den Leuten immer die Hände aufgelegt werden, dann werden sie irgendwann mal abhängig von der Handauflegung. Und dann denke ich mir, meine Güte, was macht ihr euch für Gedanken? Bin ich gar nicht drauf gekommen, verstehst du? Ich weiß ja nicht, was Gott morgen tut, ob ich morgen überhaupt noch irgendjemand die Hand auflege. Ich weiß es ja nicht. Aber verstehst du, Ich bin zu sehr beschäftigt damit, mich darauf zu konzentrieren, was will Gott tun im Strom, wie Jesus, der gesagt hat, hey, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun, als dass ich irgendwie Zeit hätte, immer zu beurteilen, ja, wo führt jetzt das hin, wenn wir das jetzt so machen? Und das, da habe ich da was beobachtet und das habe ich was gesehen, das ist aber nicht gut. Und dann, also, und du beraubst dich dessen, was Gott in deinem Leben tun will. Lass doch einfach mal los und sag, Herr, alles, was von dir ist, das will ich. Und alles, was nicht von dir ist, das lass ich ziehen. Und fertig. Und du wirst mir schon zeigen. Amen. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die, die geistlich arm sind. Amen. Das sind die Glückseligen. Also nicht diejenigen, die sagen, ich weiß was. Ich habe was verstanden. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin der Experte. Ich bin der Experte in Ausgießungen. Ja, es gibt immer wieder neue Experten. Ich habe schon 3 Ausgießungen erlebt. Ich weiß, wie es geht. Also wir haben auch schon einige Ausgießungen erlebt, aber diese Ausgießung ist wieder ganz anders als alles, was wir erlebt haben. Und wir müssen es wieder neu sortieren. Ist so. Spannend, ja? Sagen wir es den Nachbarn, hört sich spannend an. Halleluja. Psalm 51, Vers 19 ist ein starker Bibelvers. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und als kleiner Kontrast dazu können wir 1. Petrus 5, Vers 5 nehmen, wo es heißt, den Stolzen widersteht Gott. Amen. Den Stolzen widersteht Gott. Das heißt, bei den Stolzen, also du sagst mir, ja, wie widersteht Gott den Leuten? Ist ganz einfach, bei den Stolzen geht einfach nichts rein. Ist einfach, da geht einfach nichts rein. Der Strom fließt, aber es geht nichts rein. Amen. Deswegen manchmal in diesem Strom, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, in diesem Strom, ich habe es, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt, als ich gepredigt habe, in diesem Strom findet so etwas statt, auch permanent etwas statt, ich nenne es mal einen Prozess der Entstolzung. Das heißt, im Strom wird einfach immer wieder noch ein bisschen was vom Stolz gekappt. Du kommst immer wieder an den Punkt, wo du sagst, oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Amen. Weil den Stolzen widersteht Gott. Und ich sag dir was, wenn du tiefer in den Strom rein möchtest, mach dich bereit, verwandelt zu werden. Sag mal, verwandelt. Weißt du, der Strom Gottes heilt nicht nur, sondern der Strom Gottes verwandelt. Weißt du, es ist ein Unterschied zwischen, okay, irgendwelche Symptome sind geheilt oder ich lebe in göttlicher Gesundheit. Richtig? Okay, jetzt habe ich gerade, ich bin gerade symptomfrei, aber wer weiß, was morgen ist. Ja? Aber in göttlicher Gesundheit zu leben, ist eine andere Dimension. Und genau da möchte Gott dich hinführen, geistlich gesehen. Verstehst du? Er möchte nicht, dass du nur ab und zu mal irgendwie berührt wirst vom Heiligen Geist. Das ist übrigens zu denen, die Angst haben, dass irgendwie, dass man zu oft Hände auflegen könnte. Weil, weißt du, der Punkt ist der, wenn du wirklich tiefer gehen willst, sonst kann dir, weißt du, man kann dir 20 Mal die Hände auflegen und es wird nichts passieren, wenn du nicht den Prozess der Verwandlung an dir geschehen lässt, der im Strom passiert. Amen. Weißt du, das ist ganz einfach. Wenn im Wasser ist stark. Wusstest du das? Ich habe es jetzt wieder beobachtet, es war interessant. Ich hatte eine kleine prophetische Offenbarung am Strand von Korsika. da hatten so eine Burganlage gebaut direkt am Rand des Wassers, so richtig schön mit Graben und dann so einem Wall um das Ding rum und in der Mitte was und so weiter. Und ich bin da gerade hingelaufen, gerade es war gegen Abend schon, und da kam so, gerade war die Flut am Kommen, ja. Und dann habe ich so gesehen, wie die Wellen einfach immer stärker wurden, ja, und immer mehr reinkamen. Und ich stand nur ein paar Minuten da, aber in den paar Minuten habe ich gesehen, wie diese Wellen fast die Hälfte von diesem Bauwerk weggewischt haben. Zuerst haben sie die Mauer eingeschmissen, dann sind sie in den inneren Hof, ist das Wasser reingeflossen, dann wurde der Turm umgeworfen, weil die nächste Welle kam. Eins nach dem anderen wurde platt gemacht und am Ende, als sie gegangen sind, war fast nur noch einfach der ganz normale Sandstrand zu sehen und es war, wie wenn es nicht mehr gewesen wäre. Und weißt du, genau so ist es in diesem Strom Gottes. Der Strom Gottes fließt und dann kommt die eine Welle und sie erwischt die eine Höhe in deiner Seele, den einen Wall, den einen Festungswall in deiner Seele, geht so ein bisschen dagegen und dann fängst du an, so ein bisschen zu bröckeln. Und das habe ich dann so gesehen, so ein bisschen, der Sand bröckelt so leicht, so brrr, aber es steht noch. Ja. Die nächste Welle ist ein bisschen schwächer, kommt ran, aber es fliegt nicht um, der Sand fliegt nicht um. Aber dann kommt ein bisschen eine stärkere Welle und dann brrr. Amen? Genau, ja. Genau, das ist das, was im Strom passiert. Aber dann ist da noch, und dann denkst du, wow, super, das ist gefallen, die Mauer ist gefallen. Halleluja, ich bin voll im Strom. Aber dann steht da noch so ein Turm irgendwie an einer anderen Stelle, da ist bisher die Welle noch nicht rangekommen. Und das Wasser kommt, und die erste Welle kommt gegen den Turm, und der Turm, oh, ein bisschen bröckelt, ein bisschen Sand fließt, fliegt runter, aber er steht noch. Wie von euch wissen, wovon ich rede? Ihr habt schon gemerkt, dass ich nicht von Sandburgen rede hier. Ja? Okay. Amen. Sondern ich rede von dem Strom. Weißt du, der Strom Gottes spült über die Höhen in deiner Seele. Ja? Alles Hohe muss erniedrigt werden und jedes Niedrige muss erhöht werden. Amen. Der Strom Gottes kommt, um, ich sag mal, klar Schiff zu machen. Amen. Der Strom Gottes kommt, um dich frei zu machen. Der Strom Gottes kommt, um wirklich in deinem Leben Verwandlung hervorzubringen. 2. Korinther 3, 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wir werden was? Verwandelt. Weißt du, wir schauen nicht nur hin und sagen, oh, ist das schön. Ich meine, das ist der Anfang. Wir sagen, wow, weißt du, wenn du so eine Vision hast, wir hatten jetzt schon so viele Leute, die Visionen hatten, starke Sachen, weißt du, wenn du, so wie die Svetlana vorher, wenn du die Füße von Jesus siehst, dann sagst du, wow, es ist der Hammer, ist stark und du genießt es und wow, bist weg. Ja? Aber ich sag dir was, in der Vision ist immer auch die Verwandlung. Das heißt, Jesus zeigt dir seine Füße nicht umsonst. Jesus zeigt dir sein Angesicht nicht umsonst. Sondern er zeigt dir sein Angesicht, weil er will, dass du verwandelt wirst in sein Angesicht. Amen. Der Vater zeigt dir seine Liebe nicht umsonst. Ja, er zeigt dir seine Liebe, um dich zu heilen. Er zeigt dir seine Liebe, um dich zu befreien. Er zeigt dir seine Liebe, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Aber in der Konsequenz am Ende wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Amen. Das heißt, du wirst wie der Vater, du wirst wie Jesus. Wenn du wie der Vater wirst, wirst du wie Jesus. Und wenn du wie Jesus wirst, wirst du wie der Vater. Weil er und der Vater sind eins. Amen. Wusstest du das, dass Jesus und der Vater eins sind? Mir wurde das, das war jetzt auch so eine Offenbarung, die ich hatte. Wenn du Offenbarung 1 liest, ja, wo Johannes Jesus gesehen hat, den verherrlichten Jesus. Ja, wie hat er ihn gesehen? Ganz interessant, war mir noch nie so bewusst. Aber er hat Jesus gesehen, der ja mit ungefähr 30 Jahren gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist und in die Herrlichkeit aufgefahren ist. Er hat Jesus gesehen mit Haaren weiß wie Wolle. Das heißt mit schneeweißen Haaren, mit absolut weißen Haaren. Das heißt, dieser Jesus, den Johannes gesehen hat, war offensichtlich ein Jesus, der deutlich älter aussah als der Jesus, den Johannes kannte noch von seinen Lebzeiten. Johannes kannte ja Jesus. Ja? Aber der sah offensichtlich deutlich älter aus. Weißt du, was mir so bewusst geworden ist? Ich glaube, dass Johannes, als er Jesus gesehen hat, als den Verherrlichten, dass Johannes Jesus im Vater und den Vater in Jesus gesehen hat. Dass Johannes Jesus als den gesehen hat, der eins war mit dem Vater. Er hat gleichzeitig den Vater gesehen. Er hat Jesus gesehen, aber er hat auch den Vater gesehen. Du kannst nicht Jesus sehen auf die Dauer, ohne den Vater zu sehen. Und umgekehrt. Amen. Und wenn du ihn siehst, wirst du verwandelt. Wie von euch wollen verwandelt werden? Oh, weißt du, auch das ist ein Prozess, in den Gott dich führt, dass du immer mehr merkst, wow, ich brauche das. Ich brauche das, weißt du, ich will verwandelt werden in das Bild seiner Liebe, auch wenn ich zwischendurch nicht weiß, wie mir geschieht. Mache ich jetzt jemanden nervös? Ja, du wirst manchmal nervös in dieser Ausgießung. Ich habe das die letzten Wochen teilweise erlebt. Ich habe Leuten gedient und der Strom ist geflossen. Aber ich habe gedient und zwischendurch habe ich zum Herrn gesagt, das ist total ungewohnt für mich. So diene ich normalerweise gar nicht. Das ist gar nicht meine Salbung. Und Gott hat gesagt, gib dich dem einfach hin. gebe dich dem einfach hin. Ich mache alles neu. Verstehst du? Manchmal fühlst du dich unkomfortabel, wenn Gott was Neues tut. Amen. Aber er tut etwas Neues, nicht nur, weil er unser Leben spannend machen will, sondern er tut etwas Neues, weil er uns immer weiter verwandeln will. Weil er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandeln will. Wir sind noch auf dieser Welt, weil wir noch verwandelt werden müssen. Du musst verwandelt werden, ich muss verwandelt werden. Ich glaube, dass es niemand gibt im Leib Christi, der nicht verwandelt werden muss. Und wenn er der Apostel, Doktor, Doktor, Professor, sowieso sonst was ist. Solange er noch hier auf dieser Erde ist, braucht er noch Verwandlung aus dem Strom. Amen. Oder, Herr Professor? Ja, wisst ihr? Er ist Professor, er braucht auch Verwandlung. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Okay. Und jetzt der letzte Punkt. Lass uns noch weitergehen. Hesekiel 47. Wir haben gesehen, das erste ist, der Strom macht gesund. Der Strom verwandelt. Und das dritte, Vers 9b sind wir jetzt. Vers 9b. Und es wird sehr viele Fische geben. Hey! Es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, Vers 10, dass Fischer an ihm stehen werden. Von En-Gedi bis in Eglaim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein. Sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Amen. Halleluja. Das heißt, der Strom Gottes... Du hast es schon verstanden, es geht nicht um die Fische im Meer, sondern es geht um die Fische, von denen Jesus gesprochen hat, als er zu Petrus gesagt hat, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen um dich herum. Es geht um Menschen, die jetzt noch verloren sind, aber die Gott retten will. Es geht um Menschen, die jetzt noch krank sind, aber die Gott gesund machen will. Es geht um Menschen, die jetzt noch gebunden sind, aber die Gott befreien will. Und ich sage dir etwas, der Strom Gottes wird umso stärker in deinem Leben fließen und er wird umso tiefer werden in deinem Leben, je mehr du dich entscheidest, den Strom weiterzugeben. Weiter fließen zu lassen. Amen. Sagst du Amen? Amen? Halleluja. Weißt du, eine sichere Methode, den Strom in deinem Leben zum Stoppen zu bringen, ist aufzuhören, ihn weiterzugeben. Amen? Weil der Strom, im Strom sind viele Fische. Halleluja. Der Strom möchte Fische hineinspülen in das Reich Gottes. Weißt du, jetzt ist eine Zeit des Aufwachens, eine Zeit des Erweckens der Söhne und der Töchter Gottes. Aber ich sage dir, es ist nicht nur das Erwecken der Söhne und Töchter Gottes, sondern der Strom, der fließt vom Thron, er bringt viele Fische. Und für diese Fische, was braucht es für diese Fische? Das haben wir ja auch gelesen. Es braucht Fischer. Amen. Sag mal Fischer. Jesus hat für diese Fischer gebetet. Matthäus 9, Vers 38, er hat es in dem Fall nicht Fischer genannt, sondern er hat gesagt, Vater, bring Arbeiter oder betet dafür, dass Arbeiter ins Erntefeld gesandt werden. Sind die Fischer, sind die Arbeiter im Erntefeld, sind diejenigen, die die Leute reinholen, die sagen, hey, da fließt ein Strom, komm und trink von dem Strom. Wie von euch sind heute Morgen hier und du hast jemand hier heute mitgebracht und hast ihn eingeladen und gesagt, hey, komm her, trink von dem Strom. Okay, super, wunderbar, Halleluja. Kräftiger Applaus für euch, Halleluja. Amen. Ja, verstehst du? Du gibst den Strom weiter, Halleluja. Und du schaust, dass die Fische an Land kommen. Amen. Fischer sind dafür da, um die Fische an Land zu ziehen. Nicht nur zu sagen, wow, das sind schöne Fische, tolle Fische, super. Auch nicht nur, um sie in ihr Netz reinzufangen und sie anzuschauen und zu sagen, wow, sind das schöne Fische. Sondern Fischer sind dafür da, um das Netz an Land zu ziehen. Schau dir Petrus an beim Fischfang, als Jesus ihm gesagt hat, hey, wirf dein Netz aus. Und er hat gesagt, oh, die ganze Nacht nichts gefangen, nichts hat geklappt. Weißt du, so sind viele Christen momentan unterwegs, sagen, oh, ich habe so viel probiert. Ich habe meinem Nachbarn 50 Mal erzählt von Jesus, aber irgendwie hat er es bisher nicht angenommen. Weißt du, vielleicht macht Gott dich jetzt in dieser Zeit, in diesem Strom völlig neu kreativ und sagt dir was ganz Neues. Vielleicht sagt er zu dir, hey, frag doch mal deinen Nachbarn, haben Sie schon mal erlebt, dass jemand von Gottes Kraft umgeworfen wurde? Wäre vielleicht mal was Neues, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Dann sagt er, nee, habe ich noch nicht erlebt. Er sagt, komm doch mal mit. Verstehst du? In diesem Strom ist ein neuer Ruf, das Netz auszuwerfen. In diesem Strom ist ein neuer Ruf, das Netz einzuziehen. In diesem Strom ist auch ein neuer Ruf, sich um die Fische zu kümmern. Das heißt, sie zu Jüngern zu machen. Matthäus 28, Vers 19, ja. Er macht alle Nationen zu was? Zu Neubekehrten. Bringt alle Nationen dazu, dass sie ein Gebet nachsprechen und Jesus in ihr Leben aufnehmen. Steht es da? Nein, es steht da. Macht alle Nationen zu Jüngern. Amen. Mit anderen Worten, in dem Strom macht Gott dich zum Menschenfischer. In dem Strom macht Gott dich zu einem geistlichen Vater, zu einer geistlichen Mutter, die Menschen, der die Menschen zu Jüngern macht. Amen. Der Zeit verbringt mit anderen, mit ihnen redet, mit ihnen ihre, ich sag mal, geistlichen Pampers wechselt und ihnen aus der Flasche zu trinken gibt und je nachdem dann später die festere Nahrung gibt und von der Breikost dann irgendwann umstellt auf feste Nahrung und so weiter und so fort. Amen. Willst du so jemand sein? Irina sagt, Alpha-Kurs. Ja, genau, wir haben einen Alpha-Kurs. Ende September startet ein Alpha-Kurs. Halleluja. Preis den Herrn. Das ist zum Beispiel so eine Gelegenheit, Menschen zu Jüngern zu machen. Weißt du, deine Berufung anzunehmen. Weißt du, Gott gestaltet dich nicht um in dem Strom, in das Bild seines Vaters, nur damit du dann in deinem Zimmer sitzt und sagen kannst, oh, ich bin so ein toller Vater, ich bin Jesus so ähnlich, wunderbar. Keiner kriegt's mit, keiner hat irgendeinen Vorteil davon, aber ich bin so, oh, ich fühle mich so väterlich, so, oh. Nein, Gott hat einen Auftrag für dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat einen Auftrag für dich. Und weißt du, im Strom ist nicht nur der Ruf Gottes in den Auftrag, sondern im Strom Gottes ist auch die Befähigung für den Auftrag. Sag mal die Befähigung. Ihr aber werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt. Wozu? Um Zeugen zu sein, um Menschen zu Jüngern zu machen. Ja, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat und gesagt hat, hey, denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen, sie werden Dämonen austreiben und sie werden alle möglichen Dinge tun, heißt es in Vers 20, Markus 16, Vers 20, heißt es, und sie zogen aus und der Herr wirkte mit ihnen, indem er ihr Wort bestätigte durch Zeichen und Wunder. Amen. Da ist Befähigung. Weißt du was? Ich möchte dich darauf vorbereiten. Vielleicht hast du bisher gesagt, boah, oder gedacht, ja, oh, Zeichen und Wunder und so machtvolle Taten und das Kranke gesund werden, das passiert irgendwie in Gottesdiensten, wo irgendwelche starken Prediger sind, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, spezielle Heilungsdiener oder was auch immer. Aber bei mir, kleinem Licht, kann ich sowas nicht erwarten. Ich sag dir was, das sage ich dir jetzt prophetisch. Ich glaube, einige werden überrascht werden in nächster Zeit. Sogar über deine eigene Erwartung hinaus. Über deinen eigenen Glauben hinaus. Also du betest für Kranke. Tu es einfach. Verstehst du? Tu es einfach. Du betest für Kranke. Du bringst Menschen das Evangelium. Und Gott stellt sich zu seinem Wort. Amen. Zu seinem Wort. Verstehst du? Gott stellt sich nicht zu deinem Glauben, sondern er stellt sich zu seinem Wort. Und sein Wort sagt, hey, wer hingeht, und Menschen zu Jüngern macht, Menschen das Evangelium weitergeht, gibt, den werde ich bestätigen. Mit mitfolgenden Zeichen und Wundern. Und dann wirst du vielleicht selber erschrocken sein und sagen, wow, der ist ja wirklich geheilt worden. Und du wirst zu mir kommen und sagen, Pastor Georg, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich erlebt, wie jemand, dessen Bein 3 Zentimeter kürzer war als das andere, plötzlich habe ich erlebt, dass es geheilt wurde. Dass es ausgewachsen ist. Wow, plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben, da freue ich mich immer über so Zeugnis, wenn jemand sagt, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich erlebt, dass ein taubes Ohr geöffnet wurde, als ich gebetet habe. Überraschung. Amen, Überraschung. Das sind Überraschungen im Strom. Jesaja 60, 21 war eine Stelle, die mir der Heilige Geist auch gezeigt hat. Jesaja 60, 21, wo es heißt, und dein Volk, heißt es da, sie alle, sag mal alle, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Sie, ein Schößling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Der Kleinste wird zu 1000 werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen. Amen. Du denkst vielleicht, ich bin der Kleinste oder du denkst, ich bin die Geringste. Ich sag dir, zu 1000, zu einer ganzen Nation. Amen. Und plötzlich, weißt du, im Strom, plötzlich ist diese Befähigung, plötzlich, wow, wow, es passiert ja wirklich. Ja, weil der Strom da ist. Ja, du bist reingesprungen und plötzlich ist eine Substanz auf dir, die etwas Neues bewirkt. Wie die Schwester, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, gesagt hat, ja, sie ist in den Strom reingesprungen und bumm, haben sich diese goldenen Perlen ein paar Tage später manifestiert, weil etwas Neues in ihr Leben gekommen ist. Eine neue Substanz. Du sagst, ja, warum schickt Gott goldene Perlen? Da kommt schon wieder die nächste Diskussion auf. Oh nein, bitte nicht. Wir hatten schon die Goldstaub-Diskussion, jetzt kommt die goldene Perlen-Diskussion. Oh. Weißt du, lass Gott einfach das tun, was er tun will. Und wenn es dazu führt, dass Menschen in ihrem Glauben gestärkt werden und dass Menschen einfach befähigt werden, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und das Reich Gottes auszubreiten, dann war es sicher nicht der Teufel, der es getan hat. Amen. Weil der Teufel befördert nicht die Ernte Gottes. Hat er noch nie gemacht. Okay, also spring hinein. Gott gießt seinen Geist aus. Gott gießt seine Kraft aus. Wunder dich nicht, was er tut. Halleluja. Wow, ich war so begeistert auch. Stimmt, das hatte ich auch noch hier. So begeistert. Gestern war wieder das Café der Begegnung für die ukrainischen Flüchtlinge hier bei uns im Café drüben. Und Tatjana schreibt hier, 50 Menschen waren da. 20 davon haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann kommen die Zeugnisse. Dann kommen die Zeugnisse. Ein Mann, der vor 29 Jahren aus dem Fenster runtergefallen ist, massiv seine Hand verletzt hatte, wurde komplett geheilt und von Schmerzen freigesetzt. Amen. Svetlana, stimmt's? Halleluja, du warst dabei. Er konnte seinen Arm nach vielen Jahren wieder frei bewegen. Ich war übrigens nicht dabei. Nur, dass, nicht, dass jemand denkt, okay? Andere Frau hatte starke Gleichgewichtsstörungen. Also ich bin schon manchmal dabei, aber gestern war ich nicht dabei. Ich wollte es nur sagen, weil sonst sagen wieder mal, ja, das hat wieder Pastor Georg gemacht. Nein. Ich weiß nicht, wer gebetet hat, aber der Mann ist geheilt worden. Eine andere Frau hatte starke Gleichgewichtsstörung, wurde komplett freigesetzt und konnte ganz normal laufen. Preist den Herrn. Bei einem Mann war sein Bein durch eine Operation um 3 Zentimeter kürzer. Nach Gebet ist sein Bein auf die volle Länge ausgewachsen. Preist den Herrn. Eine Frau wurde komplett frei von Asthma. Eine Frau hat Heilung in ihrem Ellbogen erlebt und wurde sofort frei vom Schmerz. Gott hat auch ihre Seele geheilt. Eine Frau hat Heilung in ihren Beinen erlebt. Alle Schmerzen sind sofort zurückgegangen. Bei einem anderen Mann sind alle Schmerzen in den Knien weggegangen. Danke, Jesus. Amen. Weißt du, eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Halleluja. Gott bestätigt sein Wort. Halleluja. Halleluja. Wie von euch glauben, dass ihr mehr vom Strom Gottes gebrauchen könnt? Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Weißt du, ich glaube, du solltest immer wieder neu die Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich brauche, und ich sag's mal so, es ist vielleicht für manche missverständlich, aber ich sag's trotzdem, ich brauche verzweifelt mehr von dir. Amen. Verzweifelt mehr von dir. Das heißt nicht, ich bin verzweifelt im Sinne von, ich will mir am liebsten das Leben nehmen. Nein, aber es heißt, ich brauche es unbedingt. Ich brauche es absolut dringend. Ich brauche es für mich. Verstehst du? Ich brauche es, damit meine Seele geheilt wird, damit mein Körper geheilt wird, damit ich auferweckt werde im Geist, damit ich geistlich wach werde. Und ich brauche es, um es weiterzugeben. Halleluja, ich brauche es, um verwandelt zu werden und ich brauche es, um andere in die Verwandlung hineinzuführen. Dafür brauchen wir den Strom Gottes. Halleluja, und ich sage dir, er fließt, er fließt, er fließt, er fließt, er fließt, oh, er fließt, er fließt, er fließt, er fließt, er fließt in deinem Leben, er fließt, er fließt, er fließt, er fließt. Oh, Jesus, Halleluja, danke, Jesus. Er fließt. Halleluja. Streck dich einfach aus nach ihm. Danke, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für deinen Strom. Herr, wir danken dir, dass der Strom ausgeht vom Thron, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für deine Gnade, Herr. Dass du uns in dieser Zeit wirklich andocken lässt, Herr. An diesen Strömen, Herr, die direkt aus deinem Herzen kommen, Herr. Die direkt aus dem Herzen des Vaters kommen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns heilst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns freisetzt, Herr. Oh. Wir danken dir, Herr, dass du uns verwandelst. Verwandelst in dein Bild, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns befähigst, Herr. Dass du uns befähigst. Oh, dass du uns befähigst, Menschenfischer zu sein, Herr. Dass du uns befähigst, Menschen zu Jüngern zu machen, Herr. Dass du uns befähigst, geistliche Väter und Mütter zu sein, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns befähigst, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn du so für uns bist, Herr, wer kann dann gegen uns sein, Herr? Oh. Und Herr, hier sind wir, Herr. Wir sind heute hier versammelt, jeder Einzelne von uns. Und wir sind in keiner anderen Position, als die blutflüssige Frau war, Herr. Die von Jesus gehört hat, dass er vorbeigeht und dass etwas von ihm ausgeht, dass ein Strom von ihm ausgeht. Und sie hat gesagt, wenn ich den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Und sie hat sich durchgedrängt und sie hat sich nicht zurückhalten lassen, weil sie verzweifelt war, weil sie gesagt hat, ich muss den Saum seines Gewandes berühren. Und so sind wir heute Morgen hier, Herr. Herr, und wir sagen, Herr, wir müssen heute Morgen den Saum deines Gewandes ganz neu berühren, Herr. Jeder Einzelne von uns, Herr. Es gibt keinen, der es nicht unbedingt dringend bräuchte, Herr. Herr, die Menschen um uns herum brauchen es so dringend. Unser Land braucht es so dringend. Europa braucht es so dringend, Herr. Oh, dein Leib braucht es so dringend, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du uns Gnade gegeben hast, Herr. Und dass der Strom fließt, Herr. Er fließt. Und wir machen unsere Herzen bereit, von diesem Strom zu empfangen, Herr. Wir machen unsere Herzen bereit, Herr. Oh, ja. Und wir lassen zu, Herr, dass der Strom unsere selbstgebauten Sandburgen überspült. Oh, ja. Die Sandburgen unserer Meinungen. Die Sandburgen unseres Stolzes. Die Mauern unserer Seele. Die Sicherheitsmauern. Oh. Heiliger Geist, tu dein Werk. Tu dein Werk heute Morgen hier. Tu dein Werk an jedem Einzelnen, Herr. Tu dein Werk an jedem, der hier im Raum ist, Herr. Tu dein Werk an jedem auch, Herr, der dich noch nicht persönlich kennt, Herr. Oh, vielleicht bist du heute Morgen hier. Vielleicht bist du mitgebracht worden. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht bist du schon öfters hierher gekommen, aber du hast noch nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus. Du bist noch nicht eingetaucht in sein Leben. Jesus hat gesagt, so viele mich aufnahmen, denen gebe ich die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also wir müssen Jesus aufnehmen. Wir müssen Ja sagen zu ihm. Wir sind nicht von Natur aus Christen, wir sind nicht von Natur aus Kinder Gottes. Egal, auch wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, aber du bist nicht von Natur aus einfach ein Christ, sondern du bist Teilhaber der menschlichen Natur. Und nur durch das Wunder der Wiedergeburt, nur durch sein Wunder, durch das Wunder von Jesus, wirst du zu einem Teilhaber der göttlichen Natur. Und deswegen möchte ich gerade jetzt an der Stelle, bevor wir weitergehen, möchte ich an der Stelle fragen, wer ist heute Morgen hier? Und du hast in deinem Innersten noch nicht diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Und wann hast du diese Gewissheit? Wenn du ihn kennst, wenn du eine Beziehung hast zu ihm. Natürlich lernst du ihn immer tiefer kennen. Aber da ist eine persönliche Beziehung in deinem Leben. Und dann weißt du, dass du mit Jesus unterwegs bist, dass er in dir wohnt und dass du ein Kind des Vaters bist. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du dieses Kind Gottes bist, auch wenn du über Livestream zuschaust, ich nehme dich mit rein einfach in das Gebet, das wir jetzt gleich zusammen sprechen wollen. Aber wenn du hier bist und vor Ort hier in diesem Raum bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, nicht diese Sicherheit, ein Kind Gottes zu sein, vielleicht hattest du sie mal vor Jahren oder Jahrzehnten, aber da sind Dinge in dein Leben reingekommen, sodass du wieder weggekommen bist, Sünde vielleicht in dein Leben gekommen. Dinge einfach, die dich von Gott getrennt haben. Und da ist nicht diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Also wenn Jesus heute wiederkommen würde oder wenn du heute sterben würdest, hast du diese Gewissheit, dass Jesus sagen kann und sagen wird, ich kenne ihn, ich kenne sie, ich kenne dich. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann möchte ich jetzt für dich beten und mit dir beten. Weil Gott möchte ein Wunder in deinem Leben tun. Gott möchte das Wunder der Wiedergeburt in deinem Leben tun. Gott möchte dich Jesus kennenlernen lassen. Gott möchte dir den Vater zeigen. Jesus zeigt dir den Vater. Und er möchte dich in diese persönliche Beziehung zu ihm führen. Und wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, diese Sicherheit, ja, Jesus kennt mich, der Vater kennt mich und ich kenne ihn, dann einfach gerade jetzt da, wo du bist, während jetzt niemand sonst umherläuft, bitte im Raum, und wir alle unsere Augen schließen. Wenn du einfach sagst, ja, ich möchte da, Pastor Georg, dass du für mich betest, mit mir betest, weil das möchte ich jetzt tun. Ich möchte mit dir ein Gebet sprechen. Und ich möchte auch für dich beten und auch dir die Hand auflegen. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte das, ich möchte in diese Beziehung eintreten, dann einfach da, wo du jetzt bist, ganz schnell, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich beten soll, für wen ich beten kann. Ja, Gott sieht deine Hand, ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann. Ist noch jemand da? Er sagt, jawohl, gerade jetzt, ich möchte diese, ja, da, ich sehe deine Hand, okay, halt sie weiter ausgestreckt. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach in diese Sicherheit eintreten. Ich möchte jetzt diese Sicherheit, dass Jesus mich kennt. Ja, Gott sieht auch deine Hand. Ist noch jemand da? Da auch, ja? Super, vielen Dank. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Überall. Überall gehen die Hände hoch. Ich möchte jetzt gleich für euch und mit euch beten. Wenn ihr über Livestream zuschaut, du kannst auch deine Hand heben. Ich sehe es zwar nicht, aber ich bete mit für dich auch über Livestream. Und du kannst mir hinterher eine E-Mail schicken an wunder@glorylife.de. Und wir schicken dir was Kleines zu und nehmen Kontakt mit dir auf, gerne, wenn du das möchtest. Aber wenn du jetzt hier im Raum bist, einfach, wenn du deine Hand gehoben hast, streck nochmal alle eure Hände aus. Wer ist es, für den ich alles bete? Soll. Da drüben war jemand. Wer ist es alles? Streckt nochmal alle eure Hand aus, die ihr sagt, ja, ja, super, okay. Pass auf, ganz schnell. Kommt einfach ganz schnell hier überall aus den Reihen raus und kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne, sodass ich für euch und mit euch beten kann. Ihr seid von überall verstreut aus dem Raum einfach. Also kommt einfach aus den Reihen raus und kommt hier nach vorne. Ja, genau. Herzlich willkommen. Auch da, herzlich willkommen. Komm einfach raus aus den Reihen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Das ist wunderbar. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Livo. Halleluja. Wie heißt du? Pia. Okay. Wie heißt du? Julia. Und du? Daniela und Maria. Wow. Super. Ist noch jemand da, der noch dazukommen möchte? Dann komm einfach nach vorne. Ja, herzlich willkommen. Super. Wie? Michailo. Wow. Super. Welche Sprache sprichst du? Russisch? Russisch. Super. Okay. Aber du bekommst übersetzt. Wunderbar. Halleluja. Okay. Lasst uns einfach zusammen beten. Lasst uns zusammen ein Gebet beten. Ich möchte einfach mit euch zusammen ein Gebet beten und dann möchte ich euch einfach die Hände auch persönlich auflegen. Weil heute möchte Gott euch diese Gewissheit geben im Herzen, dass ihr Kinder Gottes seid. Streckt einfach eure Hände mal kurz aus zu ihm, schließt eure Augen und sagt einfach, Vater im Himmel, ich komme zu dir, weil ich dich brauche. Vergib mir, wo ich getrennt von dir gelebt habe. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Ich komme zu dir im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt in mein Leben kommst, als mein persönlicher Erlöser und Erretter. Dass du jetzt einziehst durch deinen Geist und dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Danke, Vater, dass ich heute im Haus des Vaters ankommen kann. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange deine Liebe. Amen. Jetzt dürft ihr die Hände runternehmen und ich lege euch einfach die Hand auf. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese kostbare Tochter Gottes, Herr, die jetzt angekommen ist im Haus des Vaters. Danke, Herr, dass sie von heute an nie wieder Zweifel haben wird, Herr, dass sie deine geliebte Tochter ist, an der du Gefallen gefunden hast. Du hast sie bei ihrem Namen gerufen und sie gehört dir. Alle Ewigkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese geliebte Tochter. Du sagst in deinem Wort, du jauchzt über sie mit Jubel. Du freust dich über sie mit Fröhlichkeit. Du schweigst in deiner Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für das neue Leben deines Geistes, das jetzt fließt, Herr. Danke, Herr, dass diese tiefe Gewissheit in ihrer Seele, in ihrem Herzen jetzt Raum gewinnt. Jawohl, ich bin seine geliebte Tochter. Oh, ich gehöre zu ihm und nichts und niemand kann sich aus meiner Hand reißen. Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für die Kraft deines Geistes, Herr, die die Waschung der Wiedergeburt bewirkt, Herr. Gerade jetzt, Herr. Oh, in Jesu Namen, Herr. Danke für die Waschung des Geistes. Danke für die Waschung deiner Liebe, Herr. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Füll sie mit deinem Geist. Füll sie mit deiner Liebe. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist, mit der Liebe des Vaters. Danke, Vater, für diesen kostbaren Sohn Gottes. Danke, dass du ihn heute Morgen gerufen hast, Herr. Und dass du jetzt in seinem Herzen ein tiefes Werk tust. Ein Werk der Verwandlung. Die Waschung der Wiedergeburt. Du hast gesagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist lege ich in euer Innerstes. Und ich danke dir, Herr, dass du es gerade jetzt tust, durch deinen Geist. Herr. Nicht mehr sein altes Herz, Herr, sondern dein Herz der Liebe. Von heute an in seinem Innersten. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Danke für dein Werk. Oh, der Strom Gottes fließt in dein Leben. Ja, und ich sehe wirklich, wie diese Brandungen, diese Wellen einfach in deine Seele hineinkommen. Und wie sie Dinge einfach, die da waren, diese Höhen, diese Mauern, einfach wegnehmen. Einfach wegnehmen. In dem Strom, in dem Fluss. Er macht es leicht, er macht es leicht, durchgängig. Oh, durchgängig, durchgängig für das Wasser des Lebens. Durchgängig. Oh, völlig frei, völlig frei in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Heilige Geist dient euch. Er dient euch. Er dient euch ja noch weiter. Und hinter euch stehen noch ganz liebe Freunde von mir, Mitarbeiter, die einfach bereit sind, auch noch für euch weiter zu beten und euch weiter zu dienen. Und wenn ihr möchtet, einfach dreht euch einfach mal um und schaut mal, wer hinter euch steht. Und dann sind sie bereit, einfach noch mit euch zu beten. Und wenn ihr möchtet, gehen sie einfach mit euch rüber in den Jugendgottesdienstraum für ein paar Minuten, um euch noch persönlich zu dienen und euch was Kleines zu schenken und euch was weiterzugeben und euch noch weiter zu dienen. Halleluja. Geben wir mal jedem einfach einen kräftigen Applaus und geben wir vor allen Dingen Jesus einen kräftigen Applaus für alles, was er tut. Für alles, was er tut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, ihr könnt noch mal anders Jesus einen Applaus geben. Weißt du, da ist Freude im Himmel. Da ist Freude im Himmel. Halleluja. Da ist Freude im Himmel über jeden Einzelnen, Herr. Über jeden Einzelnen, Herr. Oh, das sind viele Fische. Danke, Jesus, für das Wasser des Lebens. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte Das glaube ich von ganzem Herzen. Der Strom Gottes möchte heute Morgen noch weiter fließen und er möchte in jedem Einzelnen mächtig wirken. Aber bevor wir weiter für Leute beten, möchte ich jetzt an Verena bitten, dass sie nach vorne kommt und uns in das Abendmahl führt, weil im Abendmahl richten wir uns aus auf das Zentrum dessen, wo der Strom Gottes ausgeht. Ja? Auf das Zentrum des Herzens Gottes, auf die Zeichen dessen, was den Strom Gottes freigesetzt hat im Himmel. Also lass uns das tun, weil dann wird es noch intensiver werden, wenn wir dann nachher einfach weiter beten und weiter fließen im Strom Gottes, wird es noch stärker werden. Irina, Halleluja. Das Abendmahl zu nehmen und Halleluja, diese Stelle hier in 1. Korinther 11, 23, da sagt Paulus, ist so wunderbar, da erzählt er, was er vom Herrn empfangen hat. Und da sagt er, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wir rufen uns heute, wir rufen uns heute in Erinnerung, was der Herr für uns getan hat. Ohne den Herrn kein Strom, der fließen würde. Ohne sein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha würde der Strom nicht fließen können. Er wäre nicht in unserem Innern. Er würde vielleicht irgendwo, wie damals auch, noch im Alten Bund fließen. Aber er würde nicht in uns fließen können. Er hat bewirkt, Jesus hat bewirkt, dass diese Trennung zum Vater aufgehoben wurde. Er hat sich selbst hingegeben, damit wir in Ewigkeit Gemeinschaft haben können. Und damit, ja, diese Trennung, die noch zum Vater war, und wo er auch den Heiligen Geist von, wo aus er den Heiligen Geist gesandt hat, damit die aufgehoben ist. Und jetzt fließt dieser Strom. Und dieser Strom erwäscht uns. Halleluja, wie wir es auch gehört haben, er wäscht von Stolz, er wäscht uns von Höhen. Es gibt Höhen manchmal, die sich so aufbauen in unserem Inneren. Immer dann, wenn wir genau denken, wir wissen absolut Bescheid, wie alles läuft und genau. Halleluja, wie wir alles zu beurteilen und jeden zu beurteilen haben und alles einzuschätzen haben. Halleluja, dann kommt der Herr mit seinem Strom und erwäscht uns. Bist du frei, bist du froh, dass sein Blut dich wäscht? Halleluja. Es hat uns ein für alle Mal gewaschen, aber es wäscht uns auch weiter. Ich bin so froh. Wir können immer sein Blut in Anspruch nehmen und es reinigt uns. Halleluja, von Sünde. Es nimmt einfach alles weg. Und dieser Strom ist wirklich ein reinigender Strom. Er kommt direkt vom Kreuz auch. Halleluja, fließt direkt vom vollbrachten Werk des Herrn. Und das wollen wir heute feiern. Und wir rufen uns in Erinnerung, was alles am Kreuz und durch das Kreuz passiert ist. Halleluja. Er hat uns durch das Kreuz, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Oh, sag mal zu deinem Nachbarn, er hat dir alle deine Schuld vergeben. Unbewusst und bewusst. Manchmal machen wir unbewusste Sachen und dann ist es die Gnade des Herrn, wenn er uns das aufzeigt und sagt, guck mal, war nicht so gut, was du da gesagt hast. Oder gedacht hast oder was auch immer, Halleluja, oder gemacht hast. Das ist so wunderbar, weißt du, seine Überführung ist immer gut. Da müssen wir gar keine Angst vor haben, sondern wenn er überführt, wenn er uns wäscht mit seinem Blut, dann bedeutet das Freiheit. Freiheit und mehr in sein Bild verwandelt werden. Und wir, es ist so ein Wunder, dass wir das haben. Das ist so eine, es ist so wunderbar. Weißt du, wir gehen durch dieses Leben und wir werden immer gewaschen und wir werden immer neu und wir werden verwandelt in das Bild von Jesus und vom Vater. Die ganze Zeit, stell dir nur mal vor, wenn du ihn nicht hättest. Keine Verwandlung. Oh, du wärst immer noch wie vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren oder so. Nicht auszudenken, oder? Es wäre wirklich schrecklich. Aber durch ihn, Halleluja, werden wir verwandelt. Dadurch, dass er den Preis bezahlt hat, dass er sich hat opfern. Es heißt hier, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Es war ein Opfer. Es war das größte Opfer, das jemals gebracht wurde. Er hat das größte Opfer gebracht. Früher wurden diese, was weiß ich, Stiere und Böcke und Lämmer und wie viele Tiere geschlachtet. Und das heißt, die doch Sünde nicht wirklich wegnehmen konnten. Es war nur ein bisschen bedeckt, ja, aber im Inneren hat es nichts ausgemacht. Die Menschen waren immer noch böse, wie sie vorher böse waren und schlecht. Aber es ist anders jetzt. Halleluja. Sein Blut reinigt uns und macht uns neu. Halleluja. Neu, neu, neu. Und es ist so, weißt du, in dem Moment auch, indem wir um Vergebung bitten, es ist so, als ob es nie passiert wäre. Weißt du, diese Gnade Gottes. Oh, es ist so wunderbar. Halleluja, dass wir diese Vergebung durch ihn haben und nicht vom Feind dann dauernd angeklagt werden können. Du kannst ihm immer sagen, ich habe um Vergebung gebeten, ich bin gewaschen im Blut und du hast nichts mehr, was du gegen mich ins Feld bringen kannst. Ist es nicht wunderbar? Halleluja, Freiheit vom Feind, Freiheit von diesen Anklagen, Freiheit vom Verkläger der Brüder, da ist es, der sie Tag und Nacht verklagt hat. Aber Jesus hat uns frei gemacht. Halleluja. Und wir stehen in dieser Freiheit. Und wir nehmen diese Freiheit in Anspruch. Wir danken dem Herrn mit dieser unendlichen Dankbarkeit, dass er es für uns gemacht hat, dass er dieses Opfer gebracht hat, sich in der Blüte seines Lebens und seiner Jahre hingegeben hat und nicht zurückgeschreckt ist und gesagt hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, weil natürlich ist es ja logisch, wenn er hat dem ins Auge geschaut, was da alles auf ihn zukommt. Und er hat aber gesagt, nein, nicht mein Wille, mein menschlicher Wille in dem Fall, sondern dein Wille geschehe. Und er ist den Weg gegangen für dich und für mich. Und damit wir, Halleluja, gewaschen sind von jeder Sünde, geheilt sind von jeder Krankheit. Es heißt, durch seine, Jesaja 53,5, durch seine Striemen sind wir geheilt. Juhu! Oh, sag zu deinem Nachbarn, durch seine Striemen bist du geheilt. Halleluja! Durch seine Striemen sind wir geheilt. Oh, Halleluja, danke, Herr. Alles durch sein Kreuz, auch ihr am Livestream, wir sind geheilt durch seine Striemen. Die Flüche sind zerbrochen, alle Flüche, er hat sie auf sich genommen. Alle Flüche, die gegen uns ausgingen, alle Flüche, die wir selber auf uns gebracht haben, durch blödes Reden. Ich bin dumm, ich bin immer so oder was auch immer, ja. Das ist zerbrochen durch das Kreuz von Golgatha. Halleluja. Wir sind frei gemacht. Freie, wunderbare Söhne, die Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und zwar 24 Stunden lang. Der Vorhang ist zerrissen, der uns trennte vom Vater. Wir haben jetzt dauernd Gemeinschaft, ständige Gemeinschaft. Und der Vater sehnt sich nach dieser Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Nimm es in Anspruch. Weißt du, wir sind so beschenkt. Und es ist so wunderbar. Weißt, ja, Halleluja. Nicht nur einmal die Woche, sondern hab diese Gemeinschaft. Such diese Gemeinschaft mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Es ist so wunderbar. Und diese Gemeinschaft verwandelt uns. Verwandelt uns. Halleluja. Und all diese Gemeinschaft ist möglich durch das Opfer, das er gebracht hat. Halleluja. Oh, wir sind so dankbar. Wir sind so überwältigt von seiner Liebe. Lass dich wirklich überwältigen. Halleluja. Und lass uns zusammen. Wir haben hinten und vorne Tische, auf denen steht Brot, was sein Leib symbolisiert, Wasser und Wein. Du kannst dir nehmen, einfach davon. Es wird für alle reichen, auf jeden Fall, Brot und Wein, nicht Wasser. Genau. Also, wo Wasser war, wird es in Wein verwandelt. wenn wir kein Wein haben, dann glauben wir an wunderbare Verwandlung. Halleluja. Und bitte noch nicht, essen alleine, wir wollen das gemeinsam tun. Halleluja. Komm nach vorne, nach hinten. Also es gibt, wenn es hinten nichts mehr gibt oder vorne kommt, dann entweder nach vorne oder hinten. Es ist genug da oder wird vermehrt. Halleluja. ihr am Livestream, ihr seid natürlich voll mit dabei. Holt euch einfach Saft oder Wein und Brot oder Matzen oder was ihr habt. Genau, oder wir machen das alle zusammen. Ihr seid komplett mit uns verbunden. Reicht es hinten für alle? Sonst bringen wir noch. Für alle genug? Jeder hat Brot und Wein oder Saft. Halleluja. Dann lass uns das Brot sein Leib hochhalten. Halleluja. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, symbolisiert wie sein Leib in Stücke gebrochen wurde und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot isst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ja, wir rufen uns in Erinnerung, was du für uns getan hast. Ja, du hast dein Leib, dein Körper hingegeben, einfach dein ganzes Sein hingegeben für uns am Kreuz, damit wir durch deine Striemen geheilt sind, damit uns die Schuld vergeben ist. Halleluja. Und wir Gemeinschaft mit dir haben können. Wir danken dir. Halleluja, du hast es gesagt, durch deine Striemen, die dein Körper bekommen hat, sind wir geheilt. Und wir nehmen das heute in Anspruch und preisen dich dafür, für diese Heilung ganz besonders, wenn wir dein Brot, was dein Leib ist, essen. Danke, Herr, Amen. Lass es uns essen. Und lass uns den Saft und oder das, den Wein hochhalten. Und das heißt, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Sollt ich also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Halleluja. Und wir rufen uns in Erinnerung und preisen dich dafür, für das, was du getan hast. Halleluja. Wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast. Und es heißt, das Leben ist im Blut. Wir danken dir, du hast dein Leben hingegeben, damit wir vom Tod, von Krankheit errettet sind und das Leben haben, Gemeinschaft haben, Freiheit vom Feind, Freiheit von Sünde, gewaschen sind durch dein Blut. Ich danke dir, Herr, wir nehmen das ganz bewusst in Anspruch heute Morgen. Wir sind gewaschen von dir, von jeder Sünde. Von allem, von jeder Zielverfehlung, allem, was uns von dir getrennt hat, von jedem Misstrauen dir gegenüber, von jeder Angst, von jedem Stolz, von jeder Besserwisserei, von allem einfach, was dir nicht gefallen hat. Danke, Herr, wir nehmen das in Anspruch, von jedem Tod auch, wo Tod irgendwo da war, auch von jedem Wort, das wir dumm dahergeredet haben. Herr, ich danke dir, dass du uns reinigst und dass die Macht gebrochen ist von jedem Wort oder Fluch, was andere über uns ausgesprochen haben oder was wir selber über uns ausgesprochen haben. Herr, ich danke dir für Reinigung und dass es so ist, als ob es niemals passiert wäre. Wir danken dir und es Leben und Heilung im Blut ist. Halleluja. Danke, Herr. Lass es uns trinken. Danke, Herr, es fließt überall hin. Es fließt zu jeder Zelle. Es fließt zu jedem Gewebe. Es fließt zu jedem Organ deines Körpers. Es fließt in jeden Gedanken. Es fließt in deine ganze Seele. Es fließt in dein ganzes Leben hinein. Bis zu dem Zeitpunkt, als du gezeugt wurdest. Es fließt hinein und es heilt. Und es befreit und es bringt Leben und Tod wird ausgeschwemmt und Krankheit wird ausgeschwemmt und Sünde wird ausgeschwemmt. Es ist einfach keine Macht mehr, es hat die Macht verloren. Der Feind wird ausgeschwemmt, er hat keine Macht mehr über dich. Oh Halleluja, oh danke Herr, danke Jesus für dein Werk am Kreuz. Halleluja, oh gib ihm mal die Ehre. Herr, danke, danke für dein Werk am Kreuz. Wir preisen und wir loben dich. Danke Herr, dass es nicht umsonst war. Es war nicht umsonst, Halleluja, sondern es hat ausgeführt, wozu es bestimmt war, wozu du es wolltest. Halleluja. Und wir sind frei, geheilt, gesund, frei von Schuld. Halleluja. Und reingewaschen. Danke, Herr. Amen. Und Amen. Danke, Herr. Amen. Juhu. Juhu. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen wirklich ein ganz, ganz tiefes, verwandelndes Werk an vielen von uns tun möchte. Und du wirst nicht von hier weggehen und noch der Gleiche sein. Du wirst nicht von hier weggehen und noch die Gleiche sein. Sondern Gott möchte heute wirklich ein tiefes Werk tun. Er ruft wirklich uns in den tieferen Strom hinein. Wie von euch sind bereit, in den tieferen Strom heute hineinzugehen? In tiefere Dimensionen des Stromes Gottes. Wir werden heute wieder für jeden beten, der das möchte. Wir werden jeden die Hand auflegen, der das möchte. Also mach dich bereit zu empfangen und wirklich dich verwandeln zu lassen. Aber bevor wir das tun, wollen wir jetzt an der Stelle, damit wir dann am Schluss auch Open End machen können und dem Wirken des Geistes einfach vollen freien Raum geben können, wollen wir jetzt an der Stelle eine Sammlung einnehmen. Und ich würde den Thierry bitten, dass er nach vorne kommt und einfach ein paar Worte dazu sagt und was Gott ihm sonst aufs Herz gelegt hat. Wie von euch kennen Thierry Kopp? Halleluja. Er war schon öfters bei uns in der Glory Life Schule und hat da gedient. Ist ein Prophet Gottes. Preist den Herrn Thierry. Gib uns ein Wort. Guten Morgen zusammen. War gut heute Morgen im Lobpreis und in der Anbetung. Ich habe gedacht, ich hoffe, es hört nicht auf. Ich wollte bleiben, es war so gut. Hat es euch gut getan, eh? Ich möchte euch kurz ermutigen, also wenn eure Pastor Georg, hat mir eine Nachricht hinterlassen, hat gesagt, ja, ist Ausgießung des Geistes und so. Und dann habe ich gesagt, ich komme. Ich komme, weil wir sind hungrig. Amen. Und es gibt mehr. Und ich bin sehr froh, hierher zu sein, aber ich möchte euch auch ermutigen, was euer Pastor gesagt hat, das mit dem Wasser. Freitagmorgen war ich bei einem Immobilienmakler und da habe ich so mit der Frau geschwätzt und so weiter. Und da sagt sie, was machen Sie für Beruf? Ich sage, ja, ich bin Pastor. Sagt sie, aber wo ist Ihre Gemeinde? Sage ich, nein, ich bin so ein Reisender. Ah, gibt's das? Sage ich, ja, ich war da und so, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann schwätzen wir ein bisschen und dann ich sehe ihr Herz. Und ich sage, ja, ich sage nicht, ja, prophetisch und so. Ich sage, wissen Sie, Christen manchmal, Gott zeigt, wo die Leute ein Problem haben, weil er sie liebt und er möchte die Leute helfen. Und ich sehe, ihr Herz ist verwundet. Sie sind durch schwierige Situationen gegangen und so weiter und so fort. Und ich sehe, sie hat Tränen in den Augen. Und dann, wenn so ist, keine Angst habe, sofort bin ich aufgestanden und habe gesagt, kann ich für sie beten? Sie hat keinen Wahl gehabt. Sie hat, sie hat ja gesagt, gleich die Hände aufgelegt und dann mit ihr gebetet. Und nachher sitze ich mit ihr und wir schwätzen weiter. Und dann sage ich, wissen Sie, wenn Sie reingekommen sind, habe ich eine Energie gespürt. Eine Energie. Und das zeigt, vielleicht ist es im Okkult, ich weiß es nicht. Aber man sieht, wie die Welt offen ist und wie Gott immer noch retten will. Halleluja, die Ernte ist reif. Aber es ist noch nicht fertig. Und dann sagt sie, es ist kein Zufall, dass Sie da sind. Ich könnte sagen, ja, ich weiß. Aber ich habe gesagt, ah, wieso? Ja, ah, wieso? Sagt sie, wissen Sie, mein Sohn seit 2-3 Monaten, er schaut immer TikTok und er sagt, er will Christ werden. Er ist 14 Jahre alt. Aber ich bin vorsichtig und ich lasse ihn nicht an so Sachen. Ich sage, Sie haben recht. Es gibt viele Sekten, man muss aufpassen. Zeuge Jehova und so weiter und so weiter, da muss man echt aufpassen. Ich habe eine YouTube-Seite, schicken Sie auf meine Seiten. Aber ich sage euch gleich, vor dass ich Pastor war, ich war Zuhälter und Drogenhändler und so. Und er lässt erklären, oh, Sie machen mir Angst. Sage, nein, müssen Sie keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben und so weiter. Und dann, dadurch, dass ich mein Herz geöffnet hat und mich geöffnet hat, hat sie angefangen, ihr Leben zu erzählen und so weiter. Also ich will euch ermutigen, die Ernte ist reif. Amen. Wer ihr Pastor gesagt hat, Herr, ich brauche dich. Ja, ich will euch echt ermutigen, was Gott angefangen hat, ist der Anfang von etwas, wie nicht stoppen wird, aber wie wir Menschen stoppen können. Indem, dass wir uns nicht hingeben, indem, dass wir stolz werden, indem, dass wir glauben, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und indem, dass wir vielleicht aufhören, was Gott angefangen hat, indem, dass wir nicht unterstützen und nicht auf die Ernte schauen. Ich glaube, das ist etwas für die Ernte, was Gott hier macht. Es ist für uns als Christen eine Wiederherstellung, aber ich glaube auch, das ist auch für die Ernte, weil die Ernte ist richtig, richtig reif. Es ist Erntezeit. Amen. Halleluja, in diesem Sinne wollen wir jetzt eine Sammlung einnehmen und wollen hineinsäen in die Ernte und wollen das tun, was der Heilige Geist uns aufs Herz legt, um dieses Werk zu unterstützen, wie du gehört hast. Man kann es auf verschiedene Weise stoppen, entweder indem man stolz wird oder indem man es einfach nicht weiter unterstützt, indem man einfach nicht weiter dahinter steht. Und deswegen, wenn du dahinter stehst, wenn du sagst, jawohl, ich möchte gern, dass es weitergeht, ich möchte, dass die Ernte eingebracht wird, ich möchte, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes weitergeht, dann frag einfach den Heiligen Geist. Du bist immer frei, wenn der Heilige Geist dir sagt, gib nichts, dann machst du nichts. Aber wenn er dir etwas zeigt, dann tust du das, was er dir zeigt und gib's einfach in Freiheit und mit Freude. Weil die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Halleluja. Und du hast zwei Möglichkeiten beim Geben bei uns immer. Du kannst entweder in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben, kannst du einfach das reintun, was er dir gezeigt hat. Oder wenn du den Betrag, den er dir gezeigt hat, nicht dabei hast, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und dann kannst du in den nächsten Tagen überweisen und dann bist du auch voll mit dabei beim Geben. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die verschiedenen Möglichkeiten eingeblendet, wie du geben kannst. Entweder per Überweisung oder per PayPal oder per Kreditkarte kannst du geben. Einfach wenn du sagst, jawohl, ich stehe dahinter, ich unterstütze dieses Werk Gottes, ich möchte, dass diese Ausgießung des Geistes weitergeht und um die ganze Welt geht. Ja, der Joshua Mills hat gesagt, als ich ihn kontaktiert hatte, gesagt, es könnte sein, dass das, was Gott da bei euch begonnen hat, dass es um die ganze Welt geht. Ja, also lasst uns einfach das Werk Gottes unterstützen und lasst uns dabei das tun, was der Heilige Geist uns zeigt. Lasst uns einfach ihm gehorsam sein. Also, wir geben hier vor Ort die Eimer durch und du tust das, was er dir gezeigt hat. Wenn du über Livestream zuschaust, tust du auch das, was er dir gezeigt hat, indem du die verschiedenen Möglichkeiten nutzt. Und dann kommt die Astrid nach vorne und gibt euch kurz die Ansagen weiter, was wichtig ist, auch hier für die kommende Woche und an Veranstaltungen läuft, sodass ihr auf dem Laufenden seid. Und dann wollen wir nochmal richtig reingehen in den Strom Gottes.